Ich schmeiß Pulver in die Luft und such den Weg aus dem Labyrinth. Dazu gibt's Musik und Ärger, all inclusive. Und außerdem erfahrt ihr, warum man in der heutigen Zeit definitiv kein Koffer sein sollte. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Meisten Berlin Podcast. Mein Name ist Stefan und hier ist der Mann, wo wir dachten, oh, er wäre erst gestern geboren. Sein Alter bleibt einfach ein Rätsel für uns. Und damit herzlichen Glückwunsch nachträglich an René. Herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen und vielen Dank erstmal auch da draußen an den digitalen Empfangsgeräten. Heute, Folge 146. Ja. An diesem wunderschönen 3. September 2024 und heute wie immer mit dabei mein dazugebuchter Sitznachbar Marc. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Hallo René, auch von mir natürlich alles, alles Liebe nachträglich zu deinem G-Geburtstag. Nicht zu verwechseln mit dem F-Geburtstag, den feiern wir dann nächstes Jahr. Auch ich begrüße Sie da draußen bei einer neuen Ausgabe von Biete Unterhaltung, Suche Zuhörer. Leute, wir haben heute wieder so viel Sendung. Und los geht's. Dann fang mal an. dann fange ich mal an. Ich war im Urlaub, Stefan, und ich habe was aus dem Urlaub mitgebracht, also eine Erfahrung. Jetzt wird der Stammhörer sagen, hat er schon wieder Urlaub gehabt? Achso, ja, ich habe es dieses Jahr richtig krachen lassen. Ja. Na dann erzähl mal. Lass uns teilhaben. Genau, und zwar Berliner Nahverkehr ist ja dein Thema, Stefan. Ich war ja schon sehr positiv überrascht, dass Paris die U-Bahn von alleine fährt. Ja. Wann ist denn in Berlin soweit? Eigentlich ist das ein altes Thema. Absolut, auf der U5 schon in den 90ern. Ach, die U3 im Westen, die fuhr schon 1980, wenn nicht noch früher, fuhr oder? Die schon. Das war eine U-Bahn-Strecke zwischen Wittenbergplatz und Kurfürstendamm. Das waren nur drei Stationen, die älteren erinnern sich. Und die fuhr auch komplett fahrerlos. Okay, und warum hat man die dann eingestellt? Weißt du das? Nein. Okay. Aber ich kann dir ein Update geben, René. Du hast ja schon gesagt, Anfang der 2000er hat man es mal auf der U5 getestet. Anfang wann? Anfang der 2000er war es, glaube ich. War also schon sehr lange her, genau. Richtig, und hat man aber eingestampft, das Projekt. Aber jetzt gab es in diesem Jahr die Meldung, dass die U5 eine der Strecken sein soll, die halbautomatisiert werden soll. Und zwar bis 2029. Bedeutet was? Das bedeutet fahrerlose Züge, allerdings sitzt noch ein Fahrer drin. Erinnert mich an diese. Nur das Ganze beobachtet. Erinnert mich an den Bustest in Tegel. Ja. Da war so ein Elektrobus gefahren, auch alleine. Da saß auch nur ein Fahrer drin, der beobachtet hat, was das Gerät macht. Der Bus war natürlich ein Witz, weil der fuhr eine Strecke von 500 Metern und da passten 6 Leute rein. Okay. Ganz genau. So einen Bus haben wir auch da, wo ich arbeite, bei der Charité. Hatten wir sowas auch mal? Ja. So einen kleinen. Das ist wirklich eine Knutschkugel. Sieht von vorne genauso aus wie von hinten. Ja, also vermutlich also auch elektrisch betrieben. Und fuhr so unfassbar langsam. Mhm. Also damit vermeidet man natürlich jedweden Unfall. Ist klar. Ihr müsst mal googeln. Das Gerät heißt offenbar Easy Mile. Lohnt sich mal anzugucken. Und das ist tatsächlich ein Projekt. Ja, ich glaube, das war noch ein zweites Mal, dieses Projekt. Ich kann mich aber nicht erinnern, wo. Ich weiß nicht, ob das ernst zu nehmen ist. Es sind Tests und die Erfahrung daraus wird man sehen, ob man die nutzen kann oder nicht. Ne? Ich habe noch einen Nachtrag zur U-Bahn. Also nicht, dass man das falsch versteht. Das ist schon eine U-Bahn, wo ein Fahrer ganz normal drin sitzt. Und es gibt es auch schon in dieser Technik, zum Beispiel in Wien. Denn die U-Bahn fährt eigentlich alleine. Und bremst auch alleine, nur der Fahrer wird dann die Türen steuern noch, ja. Und siehst du, in Paris ist es so, da gibt es gar keine Fahrerkabine. Ja. Du kannst vorne im Zug stehen und was so witzig ist, ist, dass sie dann Aufdruck gemacht haben, der aussieht wie das Führerhaus von so einem Zug. Okay. Mit Knöpfen und Hebeln, die sind alle nur aufgedruckt. Das heißt, Kinder können sich dann vorne hinstellen an die Spitze des Wagens und können dann so tun, als wenn sie den Zug fahren. Okay. Ja. Aber was machen Sie anders? Naja, haben vielleicht mehr Geld oder sind ja, ja ganz neue halt, Strecken. Ne? Also in Nürnberg gibt es auch eine fahrerlose U-Bahn in Deutschland. Du hast ja, der Unterschied bei der Metro ist ja auch noch, dass der Zug so hält, dass die Türen zusätzlich gesichert sind durch diese Wände, ja, die auch nochmal Türen haben. Genau. Aber vielleicht ist das der Grund, dass da dann nichts passieren kann. Ja, ist halt auch natürlich eine Kostenfrage. Ne? Also ich bin gespannt, wie es läuft, aber dadurch erreicht man halt eine höhere Frequenz von Zügen. Okay, jetzt also das war mein Blick in die Zukunft in Paris. Jetzt der Blick in die Zukunft in Spanien oder genau genommen auf Mallorca. Oh. Ich bin Bus gefahren und ich hatte mir ganz normal im Bus mit Bargeld drei Tickets gekauft, 4,50 Euro pro Person. Kinder sind ja schon, wenn sie alleine laufen können, als Erwachsene zu werden. Das war in Paris übrigens auch so. Okay. Genau, das heißt 4,50 Euro mal 3, 12, 13,50. 13,50 Euro für eine Fahrt. Tada, und das war jetzt habe ich in der weil ich fand es ganz schön teuer, 4,50 Euro. Es waren 20 Minuten, drei Stationen oder so. Mhm. Fand ich ganz schön teuer mit dem Bus. Und dann hatte ich ein bisschen recherchiert und habe gelesen, dass man günstiger kommt, wenn man die Tickets bargeldlos kauft. Deutlich. Jetzt dachte ich, okay, dann bezahle ich halt mit meiner EC-Karte. Mhm. Aber das lief dann völlig anders als erwartet. Ich wollte dem Busfahrer meine EC-Karte rüberreichen und dann schüttelte er mit dem Kopf und zeigte in Eingangsnähe an so einen Sensor. Und dann habe ich da einmal die EC-Karte rangehalten. Dann macht das Piep und eine 1 erschien. Dann guckte er mich an und nickte, ich sollte es ein zweites Mal machen. Da habe ich ein zweites Mal die EC-Karte rangehalten. Okay. Dann piept es wieder und dann habe ich noch ein drittes Mal gemacht. Und dann meinte er, beim Aussteigen soll ich es auch dreimal machen. Und, und ich finde es so mega geil. Das heißt, du steigst in den Bus ein, ziehst deine EC-Karte, hältst sie einfach an das Ding und beim Aussteigen auch wieder. Und das Tarifsystem ist dann wie folgt. Nicht nur, dass das Ticket generell günstiger ist, wenn du bargeldlos bezahlst. Das zweite Ticket hat einen Rabatt von 40%. Das dritte Ticket einen Rabatt von 45%. Das vierte Ticket von 50%. Und fünf Tickets sind maximal möglich mit einer Zahlung. Ja, so, also das fand ich schon echt krass. Korrekt. Endergebnis war übrigens, ich habe 7,50 Euro ungefähr dann für die Rückfahrt bezahlt. Selbe Strecke, selbe Personenanzahl. Mhm. Ja, also 6 gespart. Euro, genau, knapp die Hälfte gespart. Fand ich super modern. Klingt innovativ. Mag. Ja. Und das funktioniert dort auch richtig gut. Also man denkt ja immer so, mein Gott, wenn das jetzt irgendwie alles komplett bargeldlos ist, dann werden sie ja die ganzen alten Leute wahrscheinlich über kurz oder lang irgendwie damit abhängen. Aber dem ist nicht so. Ja. Also wirklich alle Leute kriegen das dahin. Und wobei ich anfänglich wirklich, wenn man es erstmal durchdrungen hat, ist es strunz einfach. Das stimmt, wenn man einmal das Vertrauen gewonnen hat, weil bei mir war es dann natürlich so, ich dachte, was bezahle ich denn jetzt? Ne? Ich möchte ja gerne wissen, was mich das jetzt kostet, der Spaß, und das ist ja nirgendwo zu sehen. Also du siehst ganz klar, dass du eingecheckt hast und du siehst auch ganz klar, dass du ausgecheckt hast, das funktioniert. Und wenn man vergisst, sich auszuchecken beim Aussteigen, dann zahlt man wohl 50 Cent, eine Zusatzgebühr von 50 Cent. Was jetzt auch nicht so schlimm ist. Aber auf was für einen Preis? Zusätzlich einfach. Ja, ne, ach so, das ist eine gute Frage, ja. Ja, und das ist so gut funktioniert. Da kommt die alte HIP-Nummer. Dafür stehen sie mit ihrem Namen. Also du kannst dich einfach darauf verlassen. Die Spanier tun es einfach, dass sie sich damit verlassen, dass der ÖPNV eben da nicht mal ein Komma. Man muss dazu sagen, es war auch super gut im Bus erklärt. Also während der Fahrt war das dann auch auf den Bildschirmen, die in den Bussen sind, auf 3-4 Slides super gut und verständlich, nachvollziehbar, in Bildsprache herauszulesen, wie das System funktioniert. Fand ich wirklich gut. Und dann kommen wir jetzt zu Berlin. Da ist ja Ähnliches im Anmarsch, wo ich jetzt wieder völlig anderer Meinung einfach. Bin. Und zwar das bargeldlose Bezahlen in Bussen entfällt zum 1. September, der jetzt ganz frisch abgelaufen ist. Ja. Ich finde es nicht so gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin ja Umweltkartenbesitzer, das heißt, mich tangiert es ja überhaupt nicht. Ich besitze auch eine EC-Karte, also auch das ist fein. Ich überlege jetzt nur, wenn du Touristen in der Stadt hast, die vielleicht aus einem Land kommen, wo sie Geld umtauschen müssen, wie zahlen die denn im Bus bargeldlos, wenn die jetzt, Funktioniert das mit Mastercard? Also ich nehme an, was ist das Zahlsystem im Bus? Weißt du das? Ist das Girocard? Ist das? Ja, genau, also alle. Du kannst mit Kreditkarte, mit normaler EC-Karte. Es gibt auch eine eigene quasi Aufladekarte von der BVG. Die kann man sich auch kaufen und mit einem Geldbetrag aufladen und die dann nutzen. Erinnert mich an Frankreich, wo es ja, oder Paris vielmehr, wo es ja so ist, dass du so eine Trägerkarte kaufen musst und nur mit so einer Trägerkarte in der Lage bist, Tickets zu holen. Ja, und die Trägerkarte kostet 2 Euro und ist 10 Jahre gültig. Ja. Man vergisst immer, dass gefühlt alle Länder außerhalb Deutschlands deutlich mehr Erfahrung und mehr Vertrauen in das bargeldlose Bezahlen haben. Ja. Ja, wird wohl so sein. Also ich hatte in Frankreich und in Spanien gefühlt keinen Cent, außer diese eine Fahrkarte, in bar bezahlt. Was mich sehr überrascht hat, was aber auch demnächst nicht mehr so laufen wird. Wir hatten das Thema ja schon mal mit den Debitkarten, dass auf den EC-Karten, auf unseren gängigen EC-Karten, die Maestro-Funktion und bei Visa weiß ich nicht, wie sie heißt, entfallen wird und du dann eine gesonderte Mastercard oder eine gesonderte Visa-Card benötigst. Ja, ich denke, das wird dann damit aber auch funktionieren. Ne? Also in Berlin ist es natürlich das System total einfach, im Bus halt nicht mehr bargeldlos. In der Straßenbahn natürlich nur mit Kleingeld, mit echten Münzen, also kann man sich ganz leicht merken. Kannst du nicht mit Scheinen bezahlen in der Straßenbahn im Automaten? Nein. Also nur, es gibt einige Straßenbahnen, die schon neue Automaten haben, aber die meisten Straßenbahnen haben diese klassischen Münzen. Korrektur. Stefan sagte im Bus nicht mehr bargeldlos, aber er meinte nur noch bargeldlos. Ja, richtig, sorry, genau, nur noch bargeldlos, gut aufgepasst. Genau, und natürlich dürfen wir die Apps nicht vergessen, ne? Also ich weiß gar nicht, kann man sich einfach bei der App anmelden und direkt mit PayPal eine Fahrkarte kaufen? Nö, das ist doch perfekt. Habe ich in Wien auch gemacht damals, Jetzt ist nur die Frage, jetzt hole ich wieder die alten Leute aus ihren Heimen, ne? Sind die dazu in der Lage, das zu bedienen? Ja, die Alten wahrscheinlich nicht. Okay, die müssen ja auch nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, die können ja laufen. Ja, ja. Ja gut, ein bisschen Schwund ist immer, ne? Und Change tut manchmal ein bisschen weh. Ja. Wechselschmerzen. Das gute alte Change-Management. Es ist aber, es klingt jetzt so, boah, das ist total kacke, aber es gibt ja an sämtlichen S- und U-Bahn-Stationen Automaten. Kannst du Fahrkarten kaufen. Richtig, ne? Das geht schon auch. Ist ja letztendlich bei der U-Bahn auch nicht anders. Beim U-Bahn-Fahrer kann ich ja auch keine Fahrkarte kaufen. Nee. Der wird dir nicht aufmachen. Noch nicht. Genau. Ja. Gab es ja mal dieses System, freuen, wenn der so schon aussteigen Touchpoint muss und um die Rampe für die Rolli-Fahrer an- und abzubauen. Und dann kommt noch jemand und sagt, so Meister, ich habe hier nur einen Fuffi heute dabei. Sieh mal zu, wie du klarkommst. Ja. Nee, also ich habe gelesen, in den spanischen Bussen ist der Hintergrund tatsächlich ein Zeitproblem gewesen. Weil dieses Rausholen des Kleingelds so ewig lange gedauert hat. Verständlich, wenn da viele Leute mit dem Bus fahren. Und hier in Berlin gibt es ja auch einige Strecken, die sehr hoch frequentiert sind, wo der Bus dann sogar, wie ich gerade aus einer Schule erfahren habe, dass Lehrer den Schülern die Tipps geben, um bestimmte Uhrzeiten mit bestimmten Bussen nicht zu fahren, weil die dann nicht anhalten, um Leute einsteigen zu lassen, weil die einfach rappelvoll sind. Ja. Wir erinnern uns in Pankow, ne Stefan, der 277er? Nee. M27 war es. Der M27 in Pankow. Ein Bus, stimmt, der, in dem man hätte eine Unterrichtsstunde abhalten können. Ja. Oder das mehrere. Naja. Genau. Aber es gibt ja Alternativen zum Bus. Was Taxi denn? Zum Beispiel. Taxi, toll. Ja, da kann ich kurz was berichten. Ja, mach mal. Kurz und knapp, ich bin mal wieder Taxi gefahren und ich habe mir ein Kreuz im Kalender gemacht. Ihr werdet es nicht glauben. Ich habe einen deutschen Taxifahrer erwischt. Ach, Stefan, ist jetzt Reise wieder die Stunde des Alltagsrassismus? Nee, das ist einfach Realismus. Weil in der Regel erwische ich ausländische Taxifahrer, also türkische Taxifahrer, arabische, ungarische, bulgarische. Und jetzt habe ich welche mal. Welche Länder kennst du noch? Den guten alten Westberliner Taxifahrer hast du also den gibt's, nee, der war sogar in Ossen. Das war ein Ostberliner. Und ich meinte zu ihm, der war kein Echter. Klingt jetzt komisch, aber mein deutscher Taxifahrer. Und er so, ja, höre ich öfter. Also das ist schon was Besonderes auf jeden Fall in Berlin. Wahrscheinlich auch in anderen Städten, ja. Und wir haben uns nett unterhalten und von daher schöne Grüße an den Taxifahrer. Ja, er wird gerade einfach mal Podcast. Schöne Grüße an alle Taxifahrer. Das finde ich auch, genau. Ne? Apropos Taxi, da bin ich jetzt gleich mal beim Flughafen. Interessant ist ja das Thema Taxifahren im BER. Mhm. Da sind ja Ansagen an den Flug, auf den Flug, nee, auf den, in den Gates oder ich weiß nicht, wie diese Bereiche heißen. Auf jeden Fall sind da Ansagen, dass man zur eigenen, sind das Ansagen oder sind das Einblendungen auf Tafeln, ich weiß nicht mehr genau, dass man zur eigenen, für den eigenen Komfort mit nur mit Taxifahrern fahren soll, die an den Taxiständen stehen und dass man sich nicht ansprechen lassen soll. Ja, und das steht auf Schildern. Auf dem Gepäckband, da wo die Taxifahrer ja nicht hinkommen, da steht, dass man nicht mit Betrügern, also steht wirklich irgendwie, also da wird vermittelt, dass die Taxifahrer, die da nicht an einem Stand stehen, dass die Betrüger sind. Okay, aber ich glaube, ja. die Wahrheit ist ja, es geht um Lizenzgebühren, oder? Mhm. Weil die Taxifahrer, die auf dem Flughafen fahren, die müssen hundertprozentig Gebühren bezahlen. Und ich glaube, der Flughafen sagt zum Schutz dieser Taxifahrer, dass man eben die anderen Taxifahrer nicht nehmen soll, die dann mit ihren Free Nows und wie heißen die ganzen? Ach, du meinst Bolt die Share, und Uber Share-Dienst oder und so. Weil die stehen ganz, Marc, ganz sofort, die stehen ja etwas abseits vom Flughafen mit 20 Gehminuten entfernt. Da kannst du wirklich hinfahren, kannst du gucken. Die stehen da und warten auf ihre Gäste und dann sind Leute, die fangen die ein, die Gäste, und bringen die dann zu den weit entfernten Taxi. Ich denke, dass die Wahrheit genau in der Mitte liegt. Also es ist beides richtig. Zum einen hat der Flughafen da ein entsprechendes Interesse, seine Lizenzen da zu wahren. Auf der anderen Seite, denke ich, gibt es da wirklich Betrüger. Ja, aber also wenn ich die Taxis sehe, die da so abseits stehen, also man parkt ja dann auch etwas weiter weg, weil man keinen Bock hat, für einen Parkplatz zu bezahlen, wenn man jemand abholt. Und dann kannst du wirklich die Straße hoch, siehst du an der Seite in den Kurzparkzonen mit 20 bis 15 Minuten Fußweg diese ganzen Free-Nows-Taxis stehen und Bolts und Uber. Ja, nee, Uber heißen die, ne? Uber, ja. Uber sagen wir nur. Ja. Jetzt heißen sie Uber. Uber, genau. Und die sind ja keine Betrüger. Die zahlen nur einfach keine Lizenz, um an diesem Flughafen Taxigäste empfangen zu können. Genau, ne? Weil bei den Taxis ist es ja auch so ein großer Kampf gewesen. Es gibt ja die Berliner Taxifahrer und die Brandenburger Taxifahrer. Große Demo, als wir da waren zur Eröffnung des Flughafens. Genau. Ja. Weil es gibt nur ein gewisses Kontingent, ne? Nur eine bestimmte Anzahl Taxifahrer haben auch die Erlaubnis, zum BER zu fahren. Und das wird dahinter stecken. Und aber wo du es gerade erzählt hast, habe ich mal, also gibt es nicht so ein Taxiknigge, aber wenn du jetzt nur von Taxis ausgehst, man soll doch immer das erste Taxi nehmen, oder? Ja. Nicht einfach mittendrin irgendwo einsteigen. Ich weiß nicht, ob das so ein Ding ist, was die Taxifahrer festgelegt haben, oder weil kann ich nicht das Taxi aussuchen? Ich habe nämlich schon die Situation gehabt, wenn ich mit dem Taxi fahren wollte, dann guckst du und denkst so, oh, da steht jetzt so ein Prius, du möchtest aber gerne mit so einem alten Mercedes fahren. Nimmst du den? Und dann, ja, ist nichts mit aussuchen. Keine Ahnung, ist glaube ich nur so ein ungeschriebenes Gesetz, denke ich, ne? Ja, aber ja. Ich habe die Erfahrung selber auch gemacht. Ich wurde mehrfach am Flughafen angesprochen, ob ich ein Taxi brauche. Und ja, das ist da so. Und ein bisschen mit dem Uber nach Hause fahren. Nee, wir haben ja clevererweise was anderes gemacht. Das vielleicht mal als Tipp an alle, die zu unwegsamen Zeiten zum Flughafen müssen. Wir haben tatsächlich einen Service genommen, dein-stellplatz.de. MacParking.de gibt es auch noch. Und die haben Parkplätze ungefähr 10 Minuten entfernt vom Flughafen. Und ich muss sagen, wir haben es jetzt zweimal gemacht, weil wir beim ersten Mal so begeistert waren. Wir haben jetzt für das zweite Mal für 4 Tage, glaube ich, 40 Euro bezahlt. Eine Taxifahrt hätte uns gekostet über 40 Euro für eine Tour. Ja. Und es ist super cool. Du fährst dahin, stellst dein Auto ab. Dein Auto steht auf einem bewachten Parkplatz. Und die fahren dich mit dem Shuttle dann zum Flughafen und beim Zurückkommen funktioniert auch alles über App. Du kommst am Flughafen an, drückst einen Knopf, dass der Fahrer Bescheid weiß. Dann kommt der Shuttle und holt dich und bringt dich wieder zu deinem Auto. Das ist gut. Kann ich nur empfehlen. Ja. Bei der Gelegenheit kann ich auch nochmal sagen, von meiner Taxifahrt, ich habe ja diesen neuen Festpreis auch genutzt, den es ja seit Juni oder Juli gibt, ne? Und das hat auch super funktioniert. Ja, mehr Infos. Festpreis, wie viel? Für was? Naja, du kannst jetzt, wenn du das über die App buchst, dann siehst, gibst du ja Start und Ziel ein und er berechnet dir schon mal einen Preis und dann hast du die Option zu sagen, das soll mein Festpreis sein. Und dann gibt der Taxifahrer das fest in sein Taxometer ein und dann ist das dein Preis. Da ändert sich dann nichts dran. So läuft es ja bei FreeNow eigentlich auch. Ja, und mir ist übrigens aufgefallen, ich hatte ja nach Taxipreisen geguckt und wenn ich nichts falsch gemacht habe, und ich glaube, ich habe nichts falsch gemacht, hätte mich eine Taxifahrt um die 70 Euro mit einem normalen Taxiunternehmen gekostet und bei FreeNow 50 Euro. So weit? Also teuer? Ja. Echt? Zum Flughafen von uns. Okay. Was so eine halbe Stunde. Das ist ganz schön krass. Also fand ich auch. Deswegen fand ich die 40 Euro so günstig. Okay. Liegt es daran, weil es der BER ist? Aber da weißt du, kennst du dich keine nicht. Keine Ahnung. Okay. Hm. Wäre mal interessant zu wissen. Aber das ist ja cool. Das heißt, ich kenne ja Taxifahren so. Du steigst in ein Auto, lässt dich irgendwo hinfahren und dann überrascht dich der Preis. Da finde ich es ja cool, wenn man von vornherein weiß, was man bezahlen wird. Genau, und das mache ich schon länger. Ich nutze eigentlich immer die App und da hast du ja meistens schon die Strecke ausgerechnet, was ungefähr kostet, ja. No. Ja, wann bist du das letzte Mal ein Taxi gefahren, Marc? Oh, das ist leider schon wieder eine Weile her. Ich fahre sehr gerne Taxi. Was willst du wissen? Ich hatte mal einen Kollegen, der hatte kein eigenes Auto. Und der ist auch immer Taxi gefahren. Er hat gesagt, ich brauche kein eigenes Auto. Hm. Ich spare mir die ganzen Steuern und alles. Und wenn ich Auto fahren will, dann kann ich mir ein Taxi nehmen und gebe weniger aus, als würde ich ein eigenes Auto besitzen. Der Spruch hieß bei uns damals immer, ich kaufe mir auf keinen Fall einen Mercedes. Wenn ich Mercedes fahren will, hole ich mir ein Taxi. Siehst du, und ich fahre dann Bus. Genau, wollte ich auch gerade sagen. Die schönen Mercedes brauche ich. Ja. Ich habe noch ein anderes Thema. Fliegen. Ja. Fliegen. Also Marc, wenn du das letzte Mal geflogen bist. Ich kann die Viecher nicht ausstehen. Wenn du das letzte Mal geflogen bist, das weiß ich ja. Das hatten wir ja in einer der letzten Ausgaben thematisiert. Griechenland, Ryanair, ne? Yes. Stefan, wann bist du das letzte Mal geflogen? Das ist schon ein paar Jahre her und das war Basel. Mit welcher Fluggesellschaft? EasyJet war das, glaube ich. Ah ja. Also ich muss sagen, ich bin ja Vierflieger gewesen ein paar Jahre lang. Und hatte jetzt auch wieder eine Pause von bestimmt 5 bis 6 Jahren. Und ich war total entsetzt, was aus der Fliegerei geworden ist. Total entsetzt mit schon mal die Gepäckgeschichte, dass du komplett dein Gepäck alleine einchecken musst. Mhm. Ich komme mir vor wie am Selbstbedienungsbuffet. Also das fühlt sich nach null Service an. Ich habe auch von Leuten gehört, die sind total begeistert davon. Aber ist es nicht wie im Supermarkt? Da kannst du da auch die Frau an der Kasse ignorieren, einfach zur Selbstkasse gehen. Ich finde es, allein, du musst ja erstmal einfuchsen in das Thema. Ja. Also es ist jetzt nicht unmöglich oder so, aber du kommst, gerade wenn du in Urlaub fliegst, bist du erstmal unter Stress. Ne? Mhm. Und dann plötzlich dazu stehen, okay, du hast jetzt einen Koffer, jetzt musst du an den Automaten, irgendwie der Bildschirm redet mit dir, was du machen sollst. Alles digital, die Tickets auf dem Handy, keine Ahnung. Also ich fand es nicht so geil. Wie war das bei dir, Marc? Du warst ja auch vom BER geflogen, oder? Ja. Gibt ja keinen anderen Flughafen in Berlin. Erstens das. Zweitens, wir haben das jetzt auch schon zweimal hinter uns. Und beim ersten Mal standen wir auch da, wie der Ochs vorm Berg. Ja, das aber es ist ja noch die Übergangsphase. Heißt, du machst das schon alles selber, aber es ist nach wie vor noch Personal da, was dafür bezahlt wird, da rumzustehen und den Leuten dann zu sagen, was sie zu tun haben. Dann lernen die das. Und schlussendlich geht es natürlich alles immer nur ums Geld. Nämlich zum einen, die Abfertiger oder die Fluggesellschaften, die sparen dann eben über kurz oder lang Personal, weil diese Übergangsphase dann vorbei ist. Und für den Fluggast heißt das, dass es für ihn günstig, sprich billig bleibt. Ja, man muss es wahrscheinlich in Kauf nehmen. Eigentlich. Wobei die Flugpreise nicht wirklich günstiger geworden sind. Also wir haben jetzt für Hin- und Rückflug pro Person. Nein, nicht günstiger geworden, aber sie bleiben eben auf einem relativ günstigen Niveau. Die Flugpreise lagen bei 19 Euro. Also sind da nicht Steuern dazu gekommen, die sie erhöht haben? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, also wir haben jetzt bezahlt für einen innereuropäischen Flug Hin- und Rückflug 100 bis 200 Euro pro Person. Und das ist schon ein deutlicher Unterschied zu dem, was mal war. Bei deutlich weniger Leistung. Ja. Ist halt eine Entwicklung, kann man nichts gegen tun. Und dann hattest du ja beim letzten Mal, Marc, angesprochen, die Sitzplatzpolitik bei Ryanair. Mhm. Man wird per Zufall gesetzt. Der Witz ist dabei, dass der Zufall meines Erachtens gar nicht so zufällig ist, weil wenn er in der Lage ist, zwei Leute bewusst auseinanderzusetzen, damit man dann für zusätzliche, ich weiß nicht, was ihr damals bezahlt habt, habe ich nicht mehr auf dem Schirm, aber 20 bis 30 Euro sollten es wohl sein, dass man dann sich zusammensetzen kann gegen Geld. Ja. Sagt ja, mir doch, ja, dass der Zufall offenbar nicht einfach die Reihe nach durchsetzt, die Leute, sondern ganz bewusst im Flieger verstreut. Ich hatte es eben wohlwollend formuliert und habe einen Zufall unterstellt. Insgeheim denke ich natürlich, das ist eine Verbrecherbande, die das mit Absicht so programmiert. Die wollen die Pärchen auseinanderbringen. Nee, sie sagen es ganz, sie sagen, und das schreiben sie auch, kostenlos, wenn man kostenlos eincheckt, wird man zufällig platziert. Zufällig so, dass man nicht beieinander sitzt, muss man dazu sagen. Und jetzt war ich ja schon gespannt, wir sind ja mit Kind geflogen, wie der Zufall da wohl ist. Weil ich hätte mir einen Ast gelacht, wenn wir drei im Flugzeug verteilt gesessen hätten und das Kind, das hätte ich schon mal drauf getrimmt, dass es ordentlich Terz machen soll und alle 5 Minuten nach der Mutter verlangen soll, ne? Aber da läuft es dann so, dass das Kind tatsächlich zufällig neben dem Elternteil sitzt. Neben heißt auch mit Gang dazwischen. Ach so, aber greifbar. Ja, und irgendwie, ich glaube, die italienische, warte, ich kann es genau sagen. Ja, die italienische Zivilluftfahrtsbehörde, die findet das Thema gar nicht lustig, weil dieses neben dem Kind sitzen, das gilt nur bis 11 Jahre. Das heißt, alle anderen minderjährigen Kinder werden tatsächlich im Flugzeug verteilt und du kannst gegen Aufpreis kaufen, dass du neben deinem minderbemittelten Kind, wollte ich gerade sagen, ich meine natürlich neben deinem minderjährigen Kind oder neben einem Behinderten. Auch bei Behinderten ist es so, dass der Betreuer, wenn er neben seiner Betreuungsperson sitzen will, extra zahlen muss. Ja, und da hat die italienische Luftfahrtbehörde gesagt, nee, so läuft das nicht, ist vor Gericht gegangen, hat gewonnen. Ryanair fand es gar nicht lustig. Ryanair hat gesagt, ja, hier wird eingegriffen in unsere Finanzpolitik. Ja. Also ist schon hart, ne? Und René, ich bitte dich, das nicht so laut zu sagen, weil noch ist es ja bei der Deutschen Bahn so, du zahlst einen Preis und dann wirst du platziert und auch alle zusammen, ne? Nicht, dass das Schule macht. Dass das Runde macht. Ja. Also in Italien hat Ryanair nun verloren. Okay. Deswegen glaube ich, werden sie sich das wohl überlegen, dem nachzueifern, diesem Vorbild. Und dann ist ja bei Ryanair auch so, das Handgepäck ist ja mal. Also erstmal ist Handgepäck ja generell kleiner geworden, habe ich festgestellt. Wir sind da jetzt bei 40 mal 20 mal 30 Zentimeter. Das ist, als würdest du auf ein Festival gehen, eine A4-Blatt große Tasche darfst du noch mitnehmen. nee, es ist schon ein kleiner Rucksack, das geht schon. Ja. Aber Ryanair hat gleich nochmal 5 Zentimeter Abstrich gemacht. Da ist auf einer Länge nochmal 5 Zentimeter weniger. Und ich habe eine Situation erlebt, da war ein Typ, wir sind nach Mallorca geflogen, der Typ sah aus, als würde er da hingehören, auf irgendein DJ-Pult oder so. Und der hatte so ein kleines Köfferchen bei, kann ich schon vorweggreifen, das sind original die Maße gewesen, die wohl bei Ryanair erlaubt sind. Und dann wollte er boarden, ne? Also wir waren schon am Flieger, wollte er boarden und dann sagt die Stewardess, nee, mit dem Koffer, den können Sie nicht mitnehmen. Und er guckte sie an und sagt, wie? Nee, der Koffer, das ist ein Hartschalenkoffer, Handgepäck ist nicht erlaubt. Und dann sagt er, hä, ich fliege mit dem Koffer immer. Dann sagt sie, tut mir leid, da müssen Sie sich ordentlich informieren. Und auch da kann ich vorweggreifen, ich habe heute nochmal recherchiert, ich habe nirgendwo im Internet gefunden, dass ein Hartschalen-Handgepäck nicht erlaubt ist. Es sind lediglich immer die Maße gegeben. Ja, und dann sagt er, was soll ich jetzt machen? Ja, wir müssen den Koffer hier lassen. Weißt du, um 6 Uhr am Flughafen. Was soll er machen? Soll er einfach vor der Tür stehen lassen, oder? Und dann sagt er, wie, ich kann die doch nicht hier lassen. Da meint sie, naja, oder sie zahlen jetzt 60 Euro und dann können sie mitnehmen. Geben sie mir direkt die 60 Euro. Dann und da sagt er so, ja, okay, dann zahle ich die 60 Euro. Macht sein Portemonnaie auf, da sagte sie, aber nicht bar. Ja. Und dann nur in da, Bitcoin. Nur in Bitcoin. Ja. Dann ist er erstmal abgezogen, dann muss er sich erstmal sammeln, glaube ich. Dann ist er nochmal hin und sagte, wie, also ich kann den wirklich nicht mitnehmen. Und er sagte sie, ja, ich wurde schon abgemahnt, weil ich schon mal jemanden durchgelassen habe. Da dachte ich, okay, jetzt beginnt die Märchenstunde. Aber ist schon blöd. Ich meine, die müssen es letztendlich abfangen, da die Stewardessen, ne, diese wahnwitzigen Dinge. Und dann, leider weiß ich nicht, wie die Geschichte ausgegangen ist, dann ist er tatsächlich wieder zu seinem Sitzplatz im Gate gegangen, zog seine Jacke aus, machte seinen Koffer auf und hat den ganzen Inhalt seines Koffers in seine Jacke eingewickelt. Ich habe nur noch mitgekriegt, beim Einsteigen in den Flieger, wie die Stewardess sagte, nee, Moment. Ich weiß jetzt nicht, ob sie ihre Meinung geändert hat oder ob er vorschriftsmäßig ein Handgepäckstück mit Henkel brauchte oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich habe ihn nicht im Flieger gesehen. Oh, ja. Oh. Beim Starten hast du ihn noch im Terminal. Ja, ist doch klar, was passiert ist. Er hat die 60 Euro genommen und hat sie auf dem Flughafen in der nächsten Kneipe versoffen. Okay. Ja, aber das finde ich wirklich schön. Und das ist, was ich ein bisschen schade finde, dass wirklich null Service ist. Und dann rennen sie durch den Flieger, die Stewards, und verkaufen Lose. Wie kommst du vorher auf den Rummel? Also, ich muss mal ehrlich sagen, ich bin ja lange nicht geflogen und wenn ich so eure Geschichten höre, wird das auch so bleiben. Ja. Ja, bleib dabei. Ja. Ich erinnere mich noch an die Zeiten, da bin ich ganz entspannt in den Flieger eingestiegen, habe mich auf meinen Sitzplatz gesetzt, kaum habe ich gesessen und der Flieger hat abgehoben, kam eine Stewardess an, hat mich gefragt, was ich für ein Getränk will. Dann hat sie mir ein Brötchen gereicht mit Wunschbelag. Die Zeiten sind vorbei. Alles extra. Das war Herr Görlitz heute auch wieder dabei. Ja. Na, gönnen Sie sich heute mal was? Ein Stückchen von der Putenbrust? Na. Echt mal. Aber Thema Fliegen ist ein gutes Thema, denn wir hatten ja ein paar Hausaufgaben auf, ne? Da könnte man vielleicht mal nahtlos anknüpfen. René, du hattest ja was von diesen TSA-Schlössern erzählt. Da habe ich auch noch eine Geschichte zu, ja. Oh, da bin ich mal gespannt. Dann mach mal TSA-Schloss, also für alle, die es nicht wissen, was das ist. Das ist ein Sicherheitsschloss, das heißt, du kannst es ganz normal deinen Koffer sichern mit einem Zahlencode, aber es gibt auch einen Generalschlüssel, sage ich mal. Mit dem man das dann aufmachen kann. Ne? Und du hattest irgendwie gesagt, dass das ja heutzutage selbstverständlich ist, so ein Ding zu haben. Oder Pflicht ist, irgendwie so hast du das. Nee, nicht Pflicht. Nicht Pflicht. Ich sage, wenn du deinen Koffer abschließen willst und du nicht möchtest, dass der aufgesprengt wird, dann solltest du so ein Schloss haben. Genau, also das wollte ich auch nochmal herausstellen. Aber es ist quasi Pflicht, wenn du in die USA fliegst. Das ist so? Ja. Ist TSA nicht die Heimatschutzbehörde? Ja, quasi. Na, ist das so, ne? Also, nee, Homeland Security ist Heimatschutzbehörde. Nee. TSA? Letztendlich ist es ja so, das TSA-Schloss hat man ja erfunden, als die Sicherheitsvorkehrungen verschärft wurden damals, ne, nach den ganzen Anschlägen. Nach dem 11. September meinst du? Richtig, 2001. Richtig. Und ich habe mir halt die Frage gestellt, ist das Ding wirklich sicher? Aber natürlich ist es sicher und auch nicht sicher, ne? Weil du kannst natürlich im Internet so einen TSA-Schlüssel für Umme quasi dir zulegen. Ja. Also du hast ja auch die Story erzählt, dass du auf der Fahrt irgendwie ins Hotel Stefan, du sollst nicht immer im Darknet rumsurfen. Nee. Du kriegst bei Amazon Wetten. Eben, brauchst du einfach bei Amazon. Oder einen 3D-Drucker. Richtig. Und das hat mich halt gewundert, ne? Also was da stand, es ist nirgendwo Pflicht, aber die meisten Flughäfen besitzen diesen und deswegen macht es schon Sinn, so ein Schloss zu haben. Ne? De facto Pflicht ist es, wie gesagt, bei den Flügen nach Amerika. Ja, da kann ich auch gleich was zu sagen. Also wir haben ja auch so ein TSA-Schloss am Koffer gehabt. Also ich habe meine Tasche nur gesichert mit Kabelbinder. Einfach nur die beiden Reißverschlussenden zusammengebunden mit dem Kabel. Das also ist mit so leicht aufhört. Was um Kabel drum ist, also nicht mit so einem Kabelbinder, womit man Leute fesselt, sondern so ein billigen Draht, wenn du so willst. Und den habe ich nur darum gemacht, dass wenn meine Tasche übers Kofferband fährt, da nicht irgendjemand aus Versehen den Reißverschluss festhält und sich dann an meiner Tasche bedient, um da eine kleine Hürde zu machen. Und wenn Sicherheit daran will, dann können sie mit zwei Handgriffen das Ding aufmachen. Und wir hatten an einem Koffer, also wir haben an unseren Koffern hatten wir so ein TSA-Schloss. Ja. Ich brauche sowas nicht. Auf jeden Fall bei der Abholung des Koffers am BER stellten wir fest, dass das TSA-Schloss am Koffer baumelte, zusammen mit dem anderen Ende des Reißverschlusses, der aus dem Koffer rausgerissen war und verbogen war. Ich vermute, dass das Schloss, was da baumelte, irgendwo hängen geblieben ist und dann sich verkantet hat. Und daraufhin bin ich, weil durch unseren letzten Vorfall hatte ich mit der Haarspange, man kann es gerne nachhören in dem letzten Podcast, der letzten Podcast-Folge, hatte ich mich ein bisschen informiert, was für Vorgänge am Flughafen möglich sind, um so Verluste und so zu melden. Und da bin ich drüber gestolpert, dass wenn man einen Schaden am Gepäck hat, dass man den unbedingt am Flughafen melden muss, weil du dann nicht mehr die Chance hast. Bis auf den Flughafen raus, du kannst du nichts mehr geltend machen. Ja. Genau. Deswegen sind wir vom Gepäckband, wie gesagt, komm, Reißverschluss zerstört, sagen wir mal Bescheid. Und beim Melden des Schadens stellte sich dann raus, als wir den Koffer aufmachten, dass offenbar auch Inhalt aus dem Koffer gefallen ist. Und dass es dort sehr dreckig ist, wo der Kofferinhalt gelandet ist. Ja, und ich bin gespannt. Wir haben jetzt bei Ryanair den Vorfall gemeldet. Mal schauen, was dabei rumkommt. Ja. Also, und in dem Zusammenhang bin ich super entsetzt, wie die mit den Gepäckstücken umgehen. Auch das finde ich eine absolute Vollkatastrophe. Also schon bei den ersten Flügen. Oder Marc, ja. Habt ihr eure Schadenersatzforderung schon beziffert? Ja. Die wollen ja für alles auch Kassenbons haben. Ich weiß nicht, wo ich von einem 5 Jahre alten Koffer einen Kassenbon herholen soll. Aber da werden sie wohl ganz hart mit der Realität jetzt konfrontiert. Oder wir, mal gucken. Also eine Sache würde mich mal interessieren. Hast du deinen Koffer mal gewogen? Ja, ich habe immer eine Kofferwaage bei. Oh Gott, da kann ich dir auch eine Geschichte erzählen. Oh Gott, also warte mal, erstmal kurz. Willkommen zur René-Show. Ja. Wie das Gepäck am Flughafen behandelt wird, ich weiß ja nicht, also ich habe diese Erfahrung bisher noch nicht gemacht. Das ist wirklich das erste Mal, also seit ich jetzt in 2024 fliege, bei jedem Flug, das Gepäck sieht aus wie Sau. Es ist saudreckig. Ich weiß nicht, ob das über den Boden gezogen wird oder ich habe keine Ahnung. Hast du die Erfahrung auch gemacht, Marc, oder war dein Gepäck dein weißer Koffer weiterhin weiß nach dem Flug? Selbstredend habe ich keinen weißen Koffer. Im Gegensatz zu meiner Tina. Oh. Die hat sich ein Kofferset geholt. Da ist ein Koffer in einem Koffer in einem Koffer. Ja, schön. Das sind sehr schön. Alle drei mal strahlend weiß gewesen. Ja. Ja, ich habe einen, so ein Hartschalenkoffer aus Plastik, der hat so ein Blau mit ein bisschen Grün drin. Den erkennt man schon aus 5 bis 6 Kilometern Entfernung. Ist nicht gerade eine gängige Farbe. Mhm. Und es gibt da immer mal wieder so ein bisschen Abrieb, aber das Obermaterial ist offensichtlich unempfänglich für derartiges. Also wo Tina immer wieder mal so schwarze Schlieren hat von, ja, was weiß ich, irgendwelchen Rädern mit weichem Gummi, die Koffer weiter befördern sollen etc. Oder weil ein Koffer runtergefallen ist vom Gepäckband. Da habe ich bei mir noch nichts bemerkt. Da hat es sich offensichtlich gelohnt, 800 Euro für einen Koffer auszugeben. Welche Marke? Das war natürlich nur ein Scherz. Ach so. Welche Marke kommt ihr jetzt? Ich kann gerne mal nachschauen, was das für eine Marke ist. Ja, schau mal. Ja, kannst du machen, würde mich mal interessieren. Nee, also okay. Ich war ein bisschen entsetzt. Welche Qualität, mit wie viel wenig Liebe diese Koffer da auf mal transportiert werden. Ja. Das hat mich schon ein bisschen entsetzt. Und deswegen kann ich auch nur den Tipp geben, holt euch keine weißen Koffer. Wir haben auch keinen weißen Koffer, davon mal abgesehen. Aber selbst hellere Farben. Also man sollte da nicht mit Leidenschaft an der Farbe seines Koffers hängen. Also ich kann mich noch an eine Story erinnern, die ist schon ewige Jahre her. Da haben wir mal jemanden vom Flughafen abgeholt und da war der Koffer auch defekt sozusagen. Und dann sind wir auch gleich da zur, weiß ich, Information, Fluggesellschaft, was auch immer. Service, Und haben das gemeldet und dabei ist natürlich aufgefallen und deswegen wollte ich darauf hinaus, der Koffer hat, ja, so 60 Kilo gewogen. Und jetzt musst du dir ja vorstellen, da arbeiten halt Menschen am Flughafen, ne? Das vergessen viele. Und wenn ich natürlich einen Koffer mit 60 Kilo beschwere, dann brauche ich mich in Anführungszeichen natürlich nicht wundern, wenn der möglicherweise nicht heil ankommt, weil schlepp du mal 60 Kilo. Und wir erfahren jetzt das Kofferergebnis. Ja, so. Marc ist wieder da. Werbung Anfang. Es ist die Firma Delsey. D-E-L-S-E-Y, Schleichwerbung Ende. Okay. Weiter im Programm. Okay. Wir hatten, glaube ich, Saxonite oder so. Samsonite. Ja, nee, Samsonite gibt es und wir hatten Saxoline oder so, keine Ahnung. Ja. Gut. Genau, also ich werde euch auf dem Laufenden halten, was dabei rauskommt. Es soll ja so sein, dass die Flugunternehmen nicht sehr zahlungswillig sind. Mal schauen. Guck mal. Kann länger Kampf werden. Zum Thema Gewicht. Ja. Oder willst du noch was anderes zum Koffer sagen, Marc? Nein, nein, ich wollte endlich mal zu einem anderen Thema kommen. Ja, achso, ganz kurz, war mal ganz kurz das Thema Gewicht noch. Ich habe immer eine Handgepäckwaage im Handgepäckwaage. Ich habe immer eine im Handgepäck. Gepäckwaage im Handgepäck, so rum. Und aufgrund dieser empfindlichen Gewichtsgeschichten, ne, bis ein Kilo drüber, zahlst du gleich ordentlich Geld. Daher habe ich auch mal ein bisschen Puffer für Luftfeuchtigkeit und so eingerechnet. Wir hatten 20 Kilo hatten wir zur Verfügung pro Koffer. Ich bin bei 16 oder 15 gewesen und auf dem Rückflug wiege ich unser Gepäck und wiege meine Tasche 26 Kilo. Und denke so, Alter, Boing. Die ganzen Urlaubs mitbringen. Was passiert? Nee, ich dachte, er hätte doch keine Steine einpacken sollen. Die Luftfeuchtigkeit dachte ich schuld. Nächsten Koffer genommen, wir haben ja drei, ich dachte, vielleicht kann ich verteilen. Auch über 20 Kilo, nächsten genommen, auch über 20 Kilo. Dachte ich, Alter, was mache ich denn jetzt? Kann der Zeug nicht anziehen. War warm gewesen. Ja, das Problem hat sich ganz schnell und einfach gelöst. Die Waage war auf Pfund irgendwie verstellt. Und ich habe keine Ahnung, wie man sie auf Kilo wieder stellen konnte. Hast du schnell umgerechnet. Ja, wie rechnet man Pfund nach Kilo um? Tja, ein Pfund ist ein halbes Kilo. Okay, Vanessa sagt, du bist zwei Teile, dann hat sie ja auch mal recht. Ein offizielles englisches Pfund ist, das ist dann schon ein bisschen komplizierter. Ja. 0,5, was weiß ich, 3, 7, 9, 8, 2, keine Ahnung. Aber in Deutschland sagt man, 5 Pfund Kartoffeln, das sind 2,5 Kilo. Das sagen meist Ältere noch, ne? Ein Pfund. Ja, ein Pfund ist wie viel? Ein halbes Kilo? Ja. Ich habe neulich gesehen, Fernseher kostet ungefähr 20 Mark. 120 Kilo dann in Großbritannien. ich hab noch eine letzte Urlaubsfrage an euch. Wer von euch hat schon mal All-Inclusive gemacht? Das habe ich schon mal gemacht. Stefan noch nicht? Nie wieder. Was? Oh, weil ich muss sagen, ich war mega begeistert. Also ich habe zum ersten Mal All-Inclusive gemacht und ich muss dir sagen, es hat mir so viel Schmerzen genommen, so viel Stress genommen. Keine Sucherei nach Essen, gute Getränkeversorgung, gerade bei den heißen Temperaturen und die Qualität, ich war geflasht. Also die Qualität war wirklich mega. Was hat dir denn an All-Inclusive nicht gefallen? Alles. Echt? Also, naja doch, also es gab einen entscheidenden Vorteil, nämlich, dass du immer und überall dir quasi irgendwo so Wasser ziehen konntest. Ja, wenn du sagst irgendwie, ich will jetzt mal die Anlage verlassen, irgendwie mal für ein Stündchen etc. Und jetzt muss ich irgendwie, also entweder gehe ich irgendwie in den nächsten Laden und kaufe mir irgendwo ein Wasser oder ich ziehe da eben irgendwo Wasser als All-Inclusive irgendwie Mensch. Aber das war auch schon das Einzige. Ansonsten, ja. Ausgerechnet, das war bei uns verboten. Also die Wasserflasche befüllen war nicht erlaubt. Was? Aber dafür hast du doch All-Inclusive. Genau für so einen Quatsch. Naja, okay. Gut. Also meine Erfahrung war, die Qualität des Essens hat sich ja dadurch nicht geändert. Du konntest dann nur eben dann noch öfter essen. Und wir haben da wirklich zugenommen. Also das ist etwas, was wir nicht wollten. Also man hat wirklich so noch mehr Zeit irgendwie mit Völlerei verbracht. Und das aber dann muss es ja lecker gewesen sein. Also bei mir war es so gewesen, ich habe nach den 4 Tagen habe ich gedacht, wenn du das 2 Wochen machst, bist du fettleibiger Alkoholiker. Ja, ja, ja. Ach, die Sache mit dem Alkohol übrigens. Wir haben Alkohol getrunken. Es war damals in Griechenland auf der Insel Kos. Wir hatten ein All-Inclusive-Hotel. Und das war zu Zeiten von einer Fußball-Europameisterschaft, glaube ich. Vielleicht war es auch eine WM, weiß ich das Jahr nicht mehr. Na, jedenfalls dann abends zum Fussi haben wir uns dann ordentlich mal was gegönnt. Also mal ein Bierchen oder dann eben aber auch mal, was ich, richtig Alkoholiker. Also ich mach mir irgendwie mal einen Rum-Cola oder so. Und mitunter haben wir dazugeschlagen und wir haben es nicht geschafft, uns auch nur einen einzigen Tag auch nur einigermaßen beschwipst zu trinken, weil der Alkohol da einfach nichts taugt. Du kriegst einfach die billigste Plörre. Und ich dachte so, als ich den Barkeeper gesehen habe, wie der da den Gin Tonic mixte, dachte ich, Alter, das, was du an Gin reinmachst, mache ich sonst an Tonic rein. So ungefähr. Ja. Also ich fand es mega cool. Kommt wahrscheinlich aufs Hotel an. Wir hatten auch eine sogenannte Live-Küche. Das heißt, da stand dann ein Koch, der dann live zubereitet hat. Und die haben aufgetan, als gäbe es keinen Morgen mehr. Wo ich dachte, ich war schon entsetzt, was die Leute hier auf den Teller packen. Wo ich dachte, Mensch, du kannst auch 5-mal zum Buffet gehen. Ja, ja. Dann machen die sich dafür Berge rauf. Und die Köche scheinen da auch voll getrimmt zu sein. Wir haben uns jedes Mal irgendwie einen Teller mit irgendwie ein bisschen Speck oder so machen lassen morgens. Hm. Also eine Portion hat er raufgemacht, die hat für uns drei gereicht. Hm. Ja. Erstmal, ich möchte gerne eine Portion Rührei auf drei Tellern, bitte. Du, wenn du da nur ein Spiegelei wolltest, hat er dich komisch angeguckt. Ja. Ich denke, also. Nee, da hat er gedacht, diese haben zum ersten Mal All-Inclusive. Ja. Genau. Die Leute kommen zum Fressen her und nicht wegen des Planschens. Ich frage mich, wie sich das rechnet. Ja. Aber das wird es ja offenbar. Aber was wirklich mein Schmerz ist, ist die Nachhaltigkeit bei der Sache, weil ja, da wird halt so mega viel weggeworfen. Ich meine, die Getränke gibt es in Pappbechern. Da kannst du dir vorstellen, die wenigsten Leute nutzen den einen Becher zweimal. Mhm. Und der landet dann halt sofort im Müll. Also, na sicher, das durchgesuppte Ding, weg damit. Aber wenn ihr jetzt guckt, was ihr gegessen und getrunken habt und was ihr bezahlt habt, in was für einem Verhältnis steht das? Ja, das hatte ich natürlich auch überlegt. Jetzt hatten wir den Umstand, wir haben über Check24 gebucht, online also. Ne? Das heißt auch wieder Servicewüste, wobei auch da positive Überraschung. Mhm. 2 Tage vorm Urlaub kam ein Päckchen von Check24 mit einem Badehandtuch und einer Danksagung für die Buchung. Ja. Sehr positives Erlebnis, hat mich sehr gefreut. Und auf jeden Fall gab es da All-Inclusive nicht mitzubuchen. Das heißt, wir haben Halbpension gebucht und haben dann vor Ort quasi Upgrade gemacht auf All-Inclusive. Mhm. Und dieses Upgrade hat einen Erwachsenen von Halbpension auf All-Inclusive 10 Euro gekostet. Ach ey. Ist ja, hätte ich nicht immer. Ey, also allein schon mit Getränken, denke ich, haben wir es locker rausgehabt. Und mit Essen kam ja letztendlich nur eine Mittagsmahlzeit dazu. Mhm. Kannst du dir beim Strandurlaub auch klemmen, aber du weißt ja, wie dann Kinder sind. Die kriegen dann völlig spontan und ohne Grund Hunger und möchten dann auch noch irgendwie Eis haben, wo die Kugel 2,40 Euro kostet. Und sowas haben wir damit eigentlich gut abgefedert. Also ich glaube, aus finanzieller Sicht und aus organisatorischer Sicht war das eine sehr gute Entscheidung. Also wenn ich irgendwie Urlaub mache im Hotel, dann mache ich am meisten mit Frühstück. Das ist mir auf jeden Fall wichtig. Und das steht natürlich preislich in gar keinem Verhältnis. Also das muss man auch mal. Ja, das ist wirklich. Also ich war in so einem Sternehotel, Frühstück kostet dann 10er auch, glaube ich. Ja, weil du frühstückst ja nicht für einen 10er. Nee, absolut nicht. Und, aber ein 10er ist ja noch günstig, ne? Gibt es ja noch andere Preise. Marc. Wie stehen Sie zu Kinder? Ich kann die Viecher nicht leiden. Wieso denn nicht? Hey, die kriegen ständig und ohne Grund kriegen die Hunger. Das, ja, so ist das gut. Das ist was ihr aus der heutigen Podcast-Folge schon mal mitnehmen könnt. Kinder. Da draußen an den digitalen Empfangsgeräten. Wenn ihr keine Kinder habt, gönnt euch den Spaß. Wenn ihr welche habt, dann kennt ihr es. Achso, ja, bist du mit deinem Urlaubsbericht jetzt endlich fertig? Ja, das waren Themen, die mich die letzten Tage bewegt haben. Dann. Genau. Ich habe gar nichts vom Urlaub erzählt. Ich habe nicht erzählt. spare ich mir. Ja. Marc, du bist dran. Du hast natürlich von vielen Events zu berichten, wo du live warst, nehme ich mal. Ich habe noch, warte, ganz kurz. Ich habe natürlich für die Outtakes noch ein Highlight, was ich den Outtakes erzählen werde. Weil ich mir das hier spare. Ich sage nur, es hat wieder mit Security zu tun und diesmal war ich der Täter. Okay, Marc, dranbleiben. Die Ärzte spielten auf dem Tempelhofer Feld. Ich weiß. Und nur ist es nicht nur so, dass die einfach dahin gehen und sagen, okay, wir bauen mal hier alles auf, sondern die sorgen natürlich auch, ja, sie waren dreimal da, Freitag, Samstag, Sonntag. Richtig. Drei Ärzte. Danke, Stefan. Genau, es sind ja auch drei Ärzte. Ach so. Und der HNO, der Farid-Urlaub hat am Freitag gespielt und der BLAB hat am Samstag gespielt und der Rottern am Sonntag und der war gut. Sie sind so nett, eine Musikanlage dort zu installieren, die es einem ermöglicht, dorthin zu gehen, ohne Eintritt zu bezahlen. Ich habe gehört, die Karten kosteten 80 Euro aufwärts. Und es ist natürlich ein besonderes Erlebnis, wenn man denn da an dem Pulk steht oder vielleicht ganz nah vorne an der Bühne etc. Das kann ich alles schon verstehen. Aber wenn es wirklich nur darum geht, einfach mal so ein bisschen Ärzte hören, weil man noch nie auf so einem Konzert war und gerade mal da so vorbeikommt, über die Tempelhofer Freiheit irgendwie latscht und dann feststellt, ey, wenn ich da ein bisschen näher rangehe, dann ich kann das richtig gut hören. Ja? Also es ging auch ohne Getränk. Geht in Ordnung, ganz genau, das geht auch ohne bezahlen. Und ich habe sie sogar gesehen. Weil sie haben dort übergroße Bildschirme irgendwie installiert und dafür gesorgt, dass das Bild dann eben übertragen wurde. Es war sogar quasi noch besser, als wenn man drin war. Es ist so ein bisschen wie im Fußballspiel. Also kannst du zum Fußball spielen, kannst du direkt im Stadion gucken. Dann, wenn du einen richtig guten Sitzplatz hast, dann sitzt du unten an der Mittellinie und kannst dann selber von rechts nach links. Aber die Fernsehübertragung hat natürlich den Vorteil, dass du da eben auch verschiedene Perspektiven zu sehen bekommst etc. Und so war das da auch. Also das war wirklich mal ein positives Erlebnis. Die Ärzte auf dem Tempelhofer Flugfeld jederzeit gerne wieder. Jo. Allerdings muss ich sagen, die Ärzte, wenn die gespielt haben, dann hast du das hier bei uns auf dem Balkon, hast du das gehört. Und das ist schon eine beachtliche Entfernung. Also wer sich in Berlin so ein bisschen auskennt, und davon gehen wir aus, weil wir sind der Meister Berlin-Podcast, dann dürfen wir das von unseren Hörern erwarten. Ja. Wir wohnen hier quasi da, wo das Blub war. So, und das ist schon mal eine erkleckliche Entfernung. Und je näher du rangekommen bist zum Tempelhofer Feld, desto eher dachtest du, so laut ist das aber ja nicht. Also der Schall trägt offensichtlich bis dahin und es klang hier lauter, als es denn vor Ort tatsächlich war. Wir haben gedacht, also das muss ja ein ohrenbetäubender Lärm sein, aber war tatsächlich gar nicht. Da habe ich eine Vermutung, gab es nicht vor ein paar Jahren auch schon mal so ein Konzert auf dem Tempelhofer Feld, wo dann so seismografische Bewegungen oder seismologische Bewegungen gemessen Das habe ich sogar, das habe ich sogar bis nach Marienfelde gehört und die Ärzte erstaunlicherweise nicht. Aber man muss dazu sagen, ich bin an dem Freitag, wo die gespielt haben, war ich noch in Berlin, da habe ich nichts gehört, aber danach war ich ja weg. Vielleicht haben sie aufgrund dessen ein paar Nacharbeiten gemacht, um sowas zu verhindern. Tja. Oder einfach die Lautstärke runtergedreht. Keine Ahnung. Haben Sie nicht, Idee. Haben Sie nicht bei irgendeinem Konzert in Amerika jetzt kürzlich erst Erdbebenstöße gemessen? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass auf den ersten Love Parade, oder als die Love Parade noch so richtig geboomt hat, da war es ja so, dass die entsprechenden Wagen mit den wahnsinnigen Musikanlagen, die mussten natürlich, bevor es losgeht, auch mal getestet werden. So, ja, funktioniert die Technik auch und dann wird die auch mal richtig ausgefahren. Und ich erinnere mich, dass jemand mal eine Geschichte erzählte und meinte, ja, ich habe da gesehen, die standen da in so einer Seitenstraße und haben mal kurz aufgedreht und auf einmal fielen die Vögel aus den Bäumen. Das ist natürlich, ja, jetzt aus der Distanz betrachtet ist es vielleicht ganz komisch, aber eigentlich ist das sollte schon nicht höchst bedauerbar. Ja. Die armen Viecher. Ja. Ich habe noch etwas anderes erlebt, es sei denn, ihr habt noch Fragen zu den Ärzten. Nein. Ich war in einer Ausstellung, die läuft jetzt noch bis zum Anfang November, deswegen ein Tipp für unsere geschätzte Hörerschaft da draußen, Tim Burtons Labyrinth. Oh. Es ist zu besichtigen auf dem RAW-Gelände und zwar eher am nördlichen Ende, also der Warschauer Straße, abgewandt, ziemlich weit hinten möchte man meinen. Und diese Installation hat mir richtig gut gefallen. Also die war wirklich sehr detailverliebt und hat was mit mir gemacht. Also worum geht's? Also Tim Burton ist ein bekannter Künstler und vor allen Dingen auch Filmregisseur. Er hat so Filme gemacht wie Edward mit den Scherenhänden, The Corpse Bride, Alice im Wunderland. Beetlejuice, Alice im Wunderland, ganz genau. Und hat eine ganz eigentümliche Bildsprache. Und sein Werk, sein Schaffen wird dort eben in Auszügen irgendwie gezeigt. Eben sehr viele Figuren dort, konnte man sich angucken. Und dann so kleine Filmschnipselchen. Und dann gab es auch eine Menge Text irgendwie zu lesen. Und das Schöne ist, das Ganze war tatsächlich ein Labyrinth. Sagen wir es mal so, also Räume unterschiedlicher Form und Größe mit immer mehreren Türen. Und an vielen Stellen war es so, dass, was ich, wenn du da vier Türen hast, egal durch welche Tür du kommst immer in den nächsten Raum. Aber das war eben nicht überall so. Es war tatsächlich so, dass du durchgehen konntest durch den ganzen Parcours, oder sagen wir mal so, einmal von vorn bis hinten durch, ohne jeden einzelnen Raum gesehen zu haben. Deswegen gibt es dort auch ein erweitertes Preismodell. Du hast die normale Karte, mit der gehst du einmal durch. Und dann hast du aber noch eine erweiterte Karte, mit der kannst du, wenn du einmal durch warst und dir hoffentlich gemerkt hast, an welcher Stelle du wo abgebogen bist, kannst du noch einmal von vorne anfangen und dir dann die restlichen Räume angucken. Okay. Das hatten Tina und ich zu dem Zeitpunkt nicht durchdrungen und deswegen bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht, weil ich die ganzen Batman-Geschichten, Tim Burtons Batman mit Michael Keaton, die Älteren erinnern sich, bin ich ein großer Fan von, Das wollte ich mir eigentlich angucken, aber genau diese Räume haben wir leider ausgespart. Das war ein bisschen schade. Aber wie gesagt, ansonsten mit sehr viel Liebe zum Detail. Du kommst zum Beispiel in den einen Raum rein. Da ging es um Beetlejuice. Mhm. Und dann ist der ganze Raum erfüllt mit dem Geräusch von krabbelnden Käfern. Und die Lichtinstallation projiziert kleine Käfer auf den Fußboden. In einem anderen Raum ging es eben um Charlie und die Schokoladenfabrik. Dort waren die Türen so angemalt und beschichtet, dass es so aussah, als ob da Schokolade runterlaufen würde. Mhm. So, und, ja. Jetzt let's talk about money. Ja. Na gut, wenn du es nicht weißt, ich kann es dir sagen. Ja, es war auszuhalten. Also das normale Ticket, 22 Euro, wie du schon sagst, feste Tour. Mhm. Also nur eine Tour offenbar und Sideslot von einer halben Stunde und das Premium-Ticket hättest du 38 Euro bezahlt und da, wie du schon sagst, Alternativweg wählen, ein kleines Geschenk gibt es wohl und der Sideslot sind 4,5 Stunden. Mhm. Also ich meine, der Sideslot, in den du kommen kannst, kaum eine Warteschlange dann, also du hast Premium-Access auch. Aber heißt es, Marc, du machst die Tour nochmal, um auch den anderen Weg zu sehen? Die anderen? Das ist noch offen. Okay. Rein theoretisch, wenn du nochmal 22 Euro bezahlst, hast du fast den Preis, also hast du ein bisschen mehr als das Premium-Ticket bezahlt. Ja. Oder du legst nochmal richtig nach, dann musst du das Premium-Ticket nehmen. Das Ding ist, du gehst durch so viele Türen dort, dass du hast eigentlich gar keine Chance, dich daran zu erinnern, wo du gewesen bist und wo nicht. Hm. Geht gar nicht. Nach meiner Erfahrung. Du bist also nach einer Dreiviertelstunde warst du da durch. Ja. Und also du fand's cool? Ich fand's cool, ich fand's toll. Also auf jeden Fall ein cooler Tipp. Eine Empfehlung, ja. Ist mal was anderes. Ja. Okay, ich hab's auf die Liste genommen bei mir. Mal gucken. Sehr gut. Sehr gut. Was du sofort wieder von der Liste runternehmen kannst, darüber berichte ich jetzt. Oh, okay. Dann bin ich war auf dem Fest der Farben. Das Holy Festival of Colors. Holy shit. Feiert dieses Jahr sein 10-jähriges Bestehen und ist halt ein ursprünglich deutscher, mittlerweile europäischer Import des Ursprungsfestes, was seinen Ursprung in Indien hat. Also es ist ein Musikfestival, es wird dazu moderner, tanztauglicher elektronischer Musik irgendwie geladen. Und das Besondere ist, dass jede Stunde wird da ein Countdown runtergezählt und dann nimmt man das dort erworbene farbige Pulver in die Hand und schmeißt es in die Luft und das fällt dann natürlich wieder runter auf die Klamotten und man sieht aus wie Hulle danach. Aber das ist ein großer Spaß. Was überhaupt kein großer Spaß war, war alles andere. Angefangen mit der Musik. Ui. Viel zu basslastig, schlecht ausgesteuert, die DJs verdienen den Namen nicht. Also da muss ich mir wirklich jetzt vom Leder ziehen. Man hatte den Eindruck, also man möchte es ja nicht unterstellen, aber der Eindruck, den man gewann, war, ob der Musikauswahl, weil es kann ja eigentlich nicht sein, dass da jede Stunde ein neuer DJ kommt und jeder DJ spielt mindestens 3-4 Songs von demjenigen, der vorher dran war. Das heißt, du hast viele Songs irgendwie noch und nöcherer da irgendwie gehört. Ja. Also das fand ich schon ein bisschen unterirdisch. Und die DJs haben mehr so den Anheizer irgendwie gespielt und man hatte den Eindruck, wenn die da irgendwie einen Mischpult zu stehen haben, brauchst du gar nicht. Hm. Das kam alles vom Band, gefühlt. Hm. Das also ist da harte Kritik das war nicht für ein Festival. Ja, absolut. Wie sahen eure Klamotten farbtechnisch aus? Ja. Seid ihr mit weißen Sachen hingegangen? Ja, selbstverständlich. Also das ist der ungeschriebene Gesetz, dass man natürlich mit hellen, sprich weißen Klamotten irgendwie dahin geht, damit die ganze Sache natürlich auch irgendwie Wirkung bei dir zeigt. Das ist ja Teil des Spaßes. Alles gut und schön. Allerdings, wenn man trocken ist, hat die Farbe kaum die Möglichkeit, an deinen Klamotten zu haften. Das heißt, du klopfst dich einmal ab und dann ist 80%, 90% schon wieder runter. Mhm. Also man muss schön schwitzen. Na gut, ist ja bei den Temperaturen, die jetzt waren, nicht so schwierig. Ja und nein. Also es gab eine Farbe, das Rosa, das habe ich, ich trage jetzt rosa Unterwäsche, weil die Unterwäsche war natürlich ein bisschen im Schlipper. Aus dem Schlipper haben wir die rosa Farbe nicht vollends ausgedrückt, weder bei 40 noch bei 60. Hast du mal geguckt, vielleicht war der ja vorher schon rosa. Hat die gelbe Farbe überdeckt. Ja, natürlich war er das. Du Lump. Nein. Jedenfalls, wer hier ordentlich aufgepasst hat, der erinnert sich daran, dass René etwas sagte von maximaler Handgepäckgröße, 20x30x40, es muss auf ein A4-Blatt passen. Ja, und genauso eine Anweisung hattest du für dieses Holy Festival. Ist immer so. Wir haben gesagt, du darfst keine Tasche mitnehmen, die größer als A4 ist. Aber das ist Standard. Das ist bei der Pyronale so, das ist Olympiastadion generell so. Also erstens ist es ein beklopptes Format, weil es ist wirklich richtig klein für eine Tasche, zum einen. Ja. Zum anderen wissen die auf der Website vom Holy Festival zu erwähnen, dass so Dienstleistungsunternehmen wie Uber, Taxi oder der normale ÖPNV es nicht gerne sehen, wenn du mit Farbe übersprühst irgendwie, denn da reingehst und dich irgendwo hin setzt und deine Farbe dort ablädst. Also möchtest du doch bitte Wechselwäsche mitnehmen. Na, die hast du drunter. Ja, na sicher, bei über 30 Grad im Schatten draußen, wo wir zur Location kommen. Nackt. Das war der Festplatz. Ja. Da oben am Kutsch. Ach, der berühmte Festplatz. Ja. Dieser, stimmt. Es ist ein unsäglicher Steinhaufen. Also es ist ja wirklich nur noch ein Steinplatz. Also, ja. Und dann vor allen Dingen, sie kriegen es ja nicht mehr geschissen, irgendwie genügend Schattenplätze dort irgendwie aufzubauen. Also es wachsen dort keine Bäume, es ist wirklich ein leerer, freier Platz, so wie so ein Fußballstadion, wenn du so willst, nur dass du eben nicht auf Rasen stehst, sondern quasi nur auf Stein. Ja. Ja? Und das war wirklich anstrengend. Es ist ja auch nicht so, dass es da irgendwie viele Stellen gab, wo man sich irgendwie hätte benetzen können. Da gab es nur eine kleine Ecke, wo man hingehen konnte, um sich mal so ein bisschen Wasser zu ziehen, um sich mal ein bisschen die Hände zu benetzen, mal ein bisschen das Gesicht irgendwie feucht zu halten etc. Ansonsten kommen wir schon sofort zum nächsten Punkt, die Verpflegung. Also 0,3 Liter Wasser, egal ob mit oder Sprudel, 3,90 Euro. Oh, das ist teuer. Dasselbe als Bier oder als Biermischgetränk, 5,90 Euro. Eine Portion Pommes, normale Größe, 7,50 Euro. Ihr seht schon, wohin die Reise geht. Preiswert ist anders. Ja. Und hier reden wir wirklich von Preiswert. Also es war seinen Preis auch nicht wert, denn die Biere waren nicht gekühlt. Die kamen einfach direkt aus einer Becksflasche, die in einem Beckskasten war. In der Sonne stand. Und dieser stand einfach ungekühlt hinter den Tresen, wo du dann da dein Getränk bestellt hast. Und das Wasser und die Longdrinks waren das Einzige, wo sie mal irgendwie so ein bisschen Crush-Eis reingemacht haben. Beim Bier machst du das ja nicht. Und das heißt, du hast ja nur lauwarmes Bier gekriegt, ja. Manche sagen auch Pisse. Ja, genau. Jetzt kommen wir zum nächsten höchst unfreundlichen Punkt, ja. Nämlich die Organisation. Also, du gehst dahin und dann heißt es schon mal Ausweis bereithalten. Das war im Vorfeld irgendwie überhaupt nicht klar. Aber okay, wir sind trotzdem irgendwie reingekommen, auch wenn Tina ihren Ausweis nicht dabei hatte. Das zum einen, du musstest anstehen, da gab es einen Mörder-Hickhack irgendwie beim Einlass, weil, wenn du da reingehst, du bezahlst dann nicht in bar deine Getränke und deine Snacks, dein Imbiss oder dein Merchandise, was du dort noch erwerben konntest, sondern du musst dann beim Reingehen, musst du sagen, ich möchte gerne so eine Geldkarte haben und die lade ich jetzt mit, sagen wir mal, 50 Euro auf. 50 Euro ist ein realistischer Betrag, weil man wird dort ein paar Stunden verbringen. Und es ist eben sehr heiß gewesen und da muss man was trinken und das ist einfach scheiße teuer. Mit 20 Euro kommst du da nicht weit. Weißt du das schon im Vorfeld? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, dass du mit 20 Euro nicht weit kommst, das weißt du dann im Vorfeld nicht. Nee, weil du im Vorfeld nicht weißt, dass es so teuer ist. Ja, eben. Aber du hast ja die Option, wenn du das Gelände wieder verlässt, dann, also wenn du wieder nach Hause gehst, dass du dann sagst, okay, ich gebe jetzt die Karte zurück. Und den Restbetrag, den lasse ich mir jetzt wieder auszahlen. Wenn du das machst, zahlst du allerdings nochmal 2,50 Euro extra. Du bezahlst eine Gebühr dafür. Aber warum macht man eine Sache so kompliziert? Ja, das ist ja noch nicht das Schlimmste. Geht ja noch weiter. Warte mal, ganz kurz. Ich möchte mal, wenn wir schon mal über Geld reden, Eintritt kostet? Oh, das war ein bisschen teurer. Und zwar 30 Euro regulär. Alter. Du hättest für 50 Euro auch ein VIP-Ticket kriegen können. Das unterschied sich von einem normalen Ticket, soweit ich das sehen konnte, nur dadurch, dass du in der Nähe der Bühne dich unter Schattenplatz. Also unter so eine Zelte irgendwie setzen konntest. Also du hattest dann eben die Möglichkeit auf einen Sitzplatz im Schatten. Und dafür zahlst du 20 Euro extra. Boom. Du kannst natürlich auch dort einfach hingehen und dann vor Ort feststellen, oh, ich mache jetzt hier mal ein Upgrade auf dieses VIP-Ticket. Dann bezahlst du aber nicht die Differenz von 20 Euro. Nein, dann sind wir schon bei 25 Euro. Unterm Strich wird man des Eindrucks nicht los, das Ganze ist nur eine Geldeinsammelmaschine. Offenbar, das, aber eine farbenfrohe. Ja. Aber eine farbenfrohe. Mit schönen Farben. Heidewitzka, Schwester. Ich bin auch sehr entsetzt darüber, dass bei Social Media, also ich habe jetzt gerade mal bei Instagram geguckt, direkt am nächsten Tag und jetzt heute habe ich nochmal geguckt, da gab es nur 24 Kommentare. Ja, also die Hälfte davon war von den DJs, die da aufgelegt haben, die alle gesagt haben, geht jetzt bald los. Das heißt, die Social Media Beiträge waren noch bevor das Festival überhaupt stattgefunden hat. Und es waren nur 2, 3 Stimmen, die gesagt haben, also es war ja unterirdisch, ja, in den Kanon habe ich dann irgendwie auch nochmal geblasen und gesagt, war nicht so doll. Ja, habe ich noch irgendetwas vergessen? Ja, du hast gesagt, und dann kam noch irgendwas dazu. Ich hatte dich. Ach so, ja, genau. Du kannst dir das wieder auszahlen lassen, das Geld. Das hat bei uns dann übrigens auch nicht funktioniert, weil er sagte dann, alles klar, schönen Dank für die Karte, tschüss. Ich sage, nee, ich krieg noch Geld wieder. Nee, also mein Gerät sagt hier, ist 0,0. Was wunderbar alles aussehen. Ich sage, nein, bei den Preisen kommt man wohl kaum immer direkt auf 0,0. Ja, Moment, dann muss ich mal gucken, das System hier sagt irgendwie nichts. Hat dann noch seinen Laptop rausgeholt und dann noch ein bisschen rumgetippert etc. Und wann habe ich dann zu ihm gesagt, weißt du was, die 2,40 Euro, die verbliebenen, die spende ich gerne für die Aktion. Und just in dem Augenblick griff er irgendwie vor sich in so eine Kasse und gab mir die vollen 94 und meinte dann, schönen Tag noch. Also er war zwar etwas wortreicher, aber ich wurde damit dann irgendwie entlassen. Also das hatte schon mal ganz gut funktioniert. Es hätte alternativ auch die Möglichkeit gegeben, was keine Gebühr gekostet hätte, sich den Restbetrag auf sein eigenes Konto überweisen zu lassen. Wie aufwendig. Aber was glaubst du, was das für ein Hassel ist? Also wir mussten erstmal schon eine Viertelstunde anstehen, um überhaupt da rauszukommen und an dem Punkt zu sein. Und dann sollst du da nochmal irgendwie ein Formular ausfüllen mit deinen Bankdaten etc. Und dann kam erschwerend noch hinzu, dass es gab einige Schlangen. Die eine Schlange zum Wiederaufladen der leergesoffenen Karte. Die andere Schlange, um das Gelände überhaupt zu verlassen und dann seine Karte wieder zurückzugeben. Dann hast du noch eine dritte Schlange, wo dasselbe ist wie bei der ersten Schlange. Dann eine vierte Schlange, wo du dann noch Merchandise kaufen kannst etc. Lange Rede, kurzer Sinn. Jemand stellt sich bei der einen Schlange an, hat vorher gefragt, du sag mal, hier, du bist so ein Mitarbeiter, wo muss ich mich jetzt anstellen, um dieses und jenes zu machen, also zum Beispiel, um nach Hause zu gehen. Und er sagt, hier bist so richtig, bleibt da mal stehen. Und dann steht er und steht und steht und dann kommt er endlich ran nach einer gefühlten Stunde und die sagen zu ihm, ja, das ist ja nur, aber du bist hier falsch. Ich habe das erlebt, da ist einer wirklich zu mir gekommen, ich bin gerade ganz vorne bei mir an der Schlange und wir waren auch richtig, wir hatten uns vorher zweimal vergewissert, dass wir richtig stehen, was offensichtlich sinnvoll war und dann kam der rüber und der war völlig auf 180 und hat gesagt, ich dränge mich jetzt hier vor, ich habe da drüben eine Stunde gestanden, weil ihr Vollidioten es nicht geschissen gekriegt habt, mir zu sagen, wo ich mich anstellen soll. Nee, das geht hier überhaupt nicht, die anderen Leute stehen auch eine Stunde und bleiben Freiheitsberaubung. Das Event war nur Beiwerk. Genau. Nebenbei lief Musik. Hör bloß auf. Die Scheiße war. Ja. Ja. Okay. Also, das heißt, lieber 38 Euro ausgeben für eine Premium-Karte bei Tim Burton statt aufs Color-Festival für. Jetzt kommt ja. Pass auf, jetzt kommt ja die Moral von der Geschichte gleich noch. Ah, ja. Also, ich möchte das alles nicht verteufeln. In Berlin in diesem Jahr war es wirklich unterirdisch, nach meinem bescheidenen Dafürhalten. Andere Leute fanden das ganz toll. Den möchte ich das nicht mies machen. Wenn ihr das toll fandet, dann werdet ihr das immer toll finden. Schön für euch, für mich nicht. Ich habe, wie gesagt, festgestellt, das gibt es an vielen, vielen Orten. Zum Beispiel in Hamburg habe ich auch Social Media irgendwie mal geguckt und dort war man recht begeistert davon. Ich nehme also da an, dass dort die Organisation deutlich besser war. Warum auch immer, ich weiß nicht, welche Stellschrauben die da gedreht haben. Und dieses Holy Festival hat wohl auch unter Corona stark gelitten. Wie gesagt, es gibt es seit 10 Jahren und seit Corona, könnte ich mir vorstellen, ist das alles ein bisschen scheiße geworden. Also aber damit möchte ich das Thema beschließen. Ja. Also ich kann noch dazu sagen, ich habe viele Freunde und ich kann mich an in der Vergangenheit daran erinnern, ja, das war noch nicht der Witz, dass viele immer von diesem Festival auch Fotos gemacht haben in ihrem Status, aber dieses Jahr habe ich da gar nichts gesehen. Also hättest du jetzt auch nicht davon erzählt, hätte ich gar nicht gewusst, dass es stattgefunden hat. Ja. Apropos Fotos. Oh. Marc, du hattest fällt mir gerade ein, auf Insta Fotos geteilt oder auf WhatsApp, ich weiß es nicht. Du warst irgendwo Fotosession-mäßig, war das in dieser Wow-Ausstellung, wo man vor verschiedenen Hintergründen Selfies machen kann? Es war ein Bild und das war in der Badewanne und das war von dem Holy Festival, weil ich dort mit meinem Neffen und seiner Freundin war. Ah, okay. Ah, okay. Das ist es. Es gibt ja mittlerweile diese Selfie-Museen und ich dachte, das wäre eins davon. Und du könntest da was berichten. Leider nein. Kannst du für uns mal in diese Wow-Galerie gehen und mal sagen, ob die cool ist? Also ich kenne ein paar Leute, die waren da, die sind da rausgegangen mit 5 bis 10 Fotos vor schönen Hintergründen. Ich glaube, das wäre nichts für mich. Nee? Das ist mir so bestellt. Ja, natürlich, klar. Vor allem, wenn ich tanze. Genau. Ich kann ja da nochmal anschließen. Also das war jetzt auch ein cooler Berlin-Tipp, was du davor auch gesagt hattest. Wir können ja kurz nochmal ergänzen, was im September noch los ist, weil unsere Hörer freuen sich ja immer, wenn sie ein paar Tipps kriegen. Und René natürlich auch. Ne? Ja, wenn die noch machbar sind. Ja, eins ist noch machbar, gerade so, nämlich die, nee, das ist gar nicht machbar, Entschuldigung, da habe ich schon mal. Tag des offenen Denkmals? Was? Nein. Machbar, und zwar 2 Tage, nämlich die Funkausstellung ist mal wieder in Berlin. Ah, die IFA. Ja. Bis zum 10. September. Dann gibt es im September noch das Bürgerfest im Schloss Bellevue mit unserem Bundespräsidenten. Eintritt frei. Am Frank-Walter Steinmeier seines Namens. Richtig. Ne? Dann gibt es noch die Berlin Art Week vom 11. bis 15.09. für Kunstliebhaber. die Polizei in Ruhleben hat Tag der offenen Tür. Ja. Am 15.09. Und Marc hat es schon gesagt, sein Lieblingsort in Anführungszeichen, der zentrale Festplatz, bietet wieder den Berliner Herbstrummel. Ach. Ja, also Rummel ist das Einzige, was man da machen kann, alles andere. Vom 20.09. bis 13.10. Ich bin da übrigens mal Riesenrad gefahren, da sieht man von oben mal den kompletten Platz und sieht, was für eine öde Fläche das ist. Ein Sandplatz, siehst du das? Schotter. Sieht aus wie so ein Parkplatz, der nicht fertig gemacht ist. Genau. Dann gibt es noch das Kürbis- und Apfelfest im Britzer Garten am 21. und 22. September. Das Taschenlampenkonzert in der Waldbühne am 21. September. Ja, da übrigens auch das Thema Rucksack, A4-Größe. Ich habe es mit eigenen Augen erlebt, wie Familienväter mit ihrer Tasche nicht reingekommen sind. Schade. Ja, und natürlich, was ist immer Ende September in Berlin? Oktoberfest. Der Marathon. Diesmal am 28. und 29. Und natürlich Ort's Oktoberfeste kommen auch jetzt wieder. Die sollen da meinetwegen im Kreis rennen, wie sie lustig sind. Wir werden da züchtiger Maß trinken. Ich sag's dir, Sachen gibt's, ne? Mensch, da waren wir ja heute mal richtig informativ mit den ganzen wir haben noch Unternehmungsvorschlägen. So viele Sachen, also ich weiß gar nicht, ob wir da noch welche verarbeiten müssten. Marc hat ja auch noch eine Hausaufgabe auf. Was? Hier gab es Hausaufgaben auf? Ja, hab da nicht dran gedacht. Ist mir nicht bekannt. Passt ja zum neuen Schuljahr. Pass mal auf, jetzt wird hier nicht irgendwie geschämt. Hier werden auch keine Andeutungen gemacht. Wenn du was zu sagen hast, dann sagst du es direkt frei raus. Worum geht's? Es geht nochmal um den FI-Schalter. Ja, was ist damit? Ja, aber keine Zeit für. Das ist eine größere Hausaufgabe. Wir können ja mal kurz noch 2 Sätze dazu sagen. Wir waren uns ja nicht sicher. Hast du Marks Hausaufgaben gemacht? Das ist wie damals in der Schule. Marc schreibt ja. Ja, genau. Marc verprügelt mich im Schulhof, klaut mir den Zettel. Genau so war das. Lüge. Wir waren uns ja noch nicht. Behaupte das noch einmal, dein Setz hat aber richtig eine Trauprügel. Ich halte ihn auch fest. Also wir ergänzen nur noch mal kurz, dass es klar ist. Also FI-Schalter, der kommt, wenn der Strom einen unüblichen Weg nimmt. Ne? Wenn du zum Beispiel als Mensch ein Gerät anfasst, was unter Strom steht, dann kommt sofort der FI-Schalter. Und die Sicherung kommt natürlich, wenn es zum Beispiel einen Kurzschluss gibt oder die Geräte, die auf dem Strom, in dem Stromkreis sind, zu viel Strom benötigen, sodass die Sicherung überlastet ist. Dann kommt die Sicherung. Das ist der Unterschied. Das muss ich nochmal genauer erklärt haben, aber das kannst du beim nächsten Mal machen, weil ich verstehe nicht, wie der FI-Schalter weiß, dass ein Mensch dazwischen ist. Genau. Weil es hat es mit Widerstand. Stefan weiß es auch nicht. Stefan, mach mal für das nächste Mal Hausaufgabe. Nee. ChatGPT, sagst du, erkläre es mir, als wäre ich 4 Jahre alt. Ja, genau, das könnte man machen, ja. Ja. Das könnte man noch machen. Und in einfacher Sprache, bitte. Auch noch? Gleich 2 Dinge. Ja, ja, machst du in einfacher Sprache, nicht. Das reicht schon. Okay, das können wir noch mal probieren, ja. Warum nicht? Hervorragend. Dann versteht es auch René. Gut, gut. Ich hätte noch so viel Text vor der Brust, auch. Aber die Zeit rennt schon wieder. Ja, wir machen ja am Ende wieder die Rubrik Dinge, die wir nicht erzählt haben. Ah ja. Eines noch. Wie gesagt, der Begriff Oktoberfest fiel schon. Ja. Damit ist eigentlich alles gesagt. Es finden wieder Oktoberfeste statt und nicht nur in den Kleingartenanlagen. Ja, die Sommerfeste sind jetzt vorbei, jetzt beginnen die Oktoberfeste. Es ist eine ganz tolle Erfahrung, wie ich mehrfach schon berichtet habe. Aber ihr seid auch gerne eingeladen, einfach mal zu einem der offiziellen Oktoberfeste zu gehen, an der Spitterbrücke, am Alexanderplatz, sonst irgendwo. Mhm. Gut, dann würde ich sagen, unsere Abschluss- Rubrik? Ja. Witzbattle. Herr Witzbattle. Das Witzbattle. Und wer fängt an? Der Marc. Der Marc. Runde 1. Ein Genießer setzt sich an die Bar und bestellt einen Martini. Ganz trocken, sagt er. 20 Teile Gin und nur einen Teil Wermut. In Ordnung, Sir, sagt der Barkeeper. Soll ich vielleicht noch ein kleines Pfitzelchen Zitronen von Schale mit dabei geben? Zitronenschale? Guter Mann. Wenn ich Limonade will, dann bestelle ich die auch. Als Erweiterung zu deinem Witz, das ist nur nicht meine. Ich hätte gern 2 Martini. Dry? Nein. 2. Gut, aber mein Witz ist, ich habe meine Witze heute von Jodel gezogen. Die Akademiker-Plattform. Also nicht wundern. Ist der Chauffeur von Sarah Wagenknecht eigentlich Sarahs Wagenknecht? Wie, Wortwitz? Ja, Jodel halt. Knaller, ja. Pass auf, ich habe einen Chuck Norris-Witz für euch. Hurra. Chuck Norris kann einen Becher Joghurt festhalten, obwohl dieser nicht mehr haltbar war. Der Witz auf den Witz. Da wissen wir doch schon, wo die Reise hingeht. Ja. Runde 2. Da sitzen 2 Männer am Tresen. Und der eine sagt, also ich muss das jetzt mal sagen, alle Bayern-Spieler sind Arschlöcher. Der andere, das nehmen Sie sofort zurück. Wieso, sind Sie Bayern-Fan? Nein, ich bin ein Arschloch. Mhm. Okay, auch da sehe ich, wo die Reise hingeht. Ja, gut, ja. Genau. Den Witz, den hast du doch durch die Tür durchgeschoben, oder? Also, ich habe vor 7 Jahren meine Traumfrau um ein Date gebeten. Heute habe ich sie gefragt, ob sie mich heiraten will. Sie hat beide Male Nein gesagt. Verständlich. Ja, jetzt habe ich noch ein paar DDR-Witze, denn ich hatte eigentlich die Meldung vorbereitet, oder wir wollten es erwähnen, dass das DDR-Museum von Spandau nach Marzahn zieht und dazu passend paar DDR-Witze. Entschuldigung, das DDR-Museum steht von Spandau? Also, ja, ist das nach der Marzahn? Überflutung Marzahn. Nach Spandau gezogen? Nein, aber in Marzahn wurde gerade eine Lagerungsmöglichkeit gebaut und dann soll es umziehen. Die packen schon. Aber warum? Das war doch nie in Spandau, oder? Nee. Es geht, glaube ich, um den Lagerbestand. Also die haben ganz viele Exponate und die lagern in Spandau, so habe ich es verstanden. Ah, ja, okay. Weil das DDR-Museum selber da direkt an der Spree, an der Fischerinsel, hat ja gerade zugemacht. Wegen Überflutung. Keine Ahnung, aber ich glaube, ja, ich bin mir nicht sicher, ob das zusammenhing mit dem Wasserschaden im Reddensen. Da ist ja ein bisschen dazwischen. Aquarium, meinst du? Kann ja nicht. Also es hatte kurzzeitig zu, aber es hatte doch wieder aufgemacht. Oder hat es jetzt wieder zu? Ist das so? Also die Leute wollen Witze hören. Ja, genau. Die Leute wollen Witze hören. Ihr lenkt ja ab. Dran. Okay. So ähnlich hatten wir den neulich schon mal. 2 Stunden lang ist im Staatsratsgebäude der Strom weg. Dann treffen sich die 2 Erichs im Foyer des Hauses. Sagt Honecker zu Mielke: Mensch, ich war 2 Stunden im Fahrstuhl eingesperrt. Furchtbar. Darauf Mielke: Da ist da gar nichts. Ich stand 2 Stunden auf der Rolltreppe. Sie heißt offiziell Fahrtreppe, ne? Uiuiui. Der Klugscheißer. Wenn dann richtig hier. Runde 3. Okay. 2 Freunde unterhalten sich in einer Bar. Mhm. Du sag mal, wie ist denn der Streit gestern mit deiner Frau ausgegangen? Hör, was auf, sag ich dir. Ja, was passiert? Auf Knien kam sie angekrochen. Das ist doch super. Was hat sie denn gesagt? Sie sagte: Du kannst dich nicht ewig unter dem Tisch verstecken, du Feigling. Endlich mal neuer. Wenn 2 Veganer sich streiten, haben die dann eigentlich Beef? Kaum. Könnte sein. Ein LKW mit Langholz wird auf der Landstraße von der Polizei angehalten, weil er ein Bild von Erich Honecker an dem längsten Stamm genagelt hat. Der Polizist geht zum LKW-Fahrer, um zu fragen, was denn das darstelle. Nun ja, sagt der LKW-Fahrer, da ich Überlänge habe, muss ich als Warnung einen roten Lappen ans Ende hängen. Ja, der geht. Ich hätte noch einen Bonuswitz für euch. Ja, absolut. Hau rein. Ganz tollen. Bonusrunde. Da treffen sich 2 Kumpel in ihrer Stammkneipe. Mhm. So weit, so breit. Der eine ist total niedergeschlagen und der andere will wissen, wieso der denn wohl so schlecht gelaunt ist. Ach, ich hab dir doch von meiner heißen Kollegin erzählt. Ich hab mich eigentlich nie getraut, sie anzusprechen, weil ich dann immer direkt einen Ständer kriege, wenn ich sie nur sehe. Aber jetzt hatten wir doch endlich mal ein Date. Oh, klingt doch wunderbar. Wie war's denn? Ich hatte so eine Angst, dass ich gleich wieder einen Ständer kriege. Da hab ich mir das Teil dann mit Klebeband ans Bein geklebt. Richtig schön festgemacht. Das war doch eine gute Idee. Naja, wie man es nimmt. Ich klingel bei ihr, sie kommt raus und sie hat so einen super sexy engen Minirock an. Und was passiert? Ich habe ihr ins Gesicht getreten. Ja, sehr schön. Verstehe. Mit Anlauf. den muss man sacken lassen. Hui. Ich wollte übrigens nachhaltiger leben und bin deswegen letztens 2 Wochen mit dem Rad zur Arbeit. Ich habe aber festgestellt, das ist nichts für mich. Das Fahrrad nimmt viel zu viel Platz im Kofferraum weg. Ja, Klassiker. Sehr gut. Walter Ulbricht steht mit seiner Lotte in Paris auf dem Bahnhof. Da kommt ein Gepäckträger und ruft: Bagage, Bagage. Und der Walter daraufhin zu seiner Lotte: Schnell weg hier, man hat uns erkannt. Die Bagage. Ja. Ja. Ich habe noch einen Bonuswitz. Ein Bonuswitz. Wenn du einen hast mal. Ich habe nur einen kurzen. Wir wissen, dass du einen kurzen hast, aber hör doch mit dem Witz. Du wolltest noch einen Witz erzählen. Ja. Passend zu den aktuellen Temperaturen, darf man bei 34 Grad eigentlich 30 Grad Wäsche draußen aufhängen? Ja, das ist gut. Dann lass. Gut. Eieieiei. Hast du noch was, Stefan? Nee, Witz habe ich nicht mehr. Gut, dann würde ich sagen, können wir die Akte schließen. Okay. Unbedingt dranbleiben. Gibt noch eine kleine Sicherheitsstory aus dem Flughafen. Okay. Ja, sie endete nicht damit, dass ich mit dem Gesicht auf dem Boden lag, im Security-Bereich, aber es hätte passieren können. Ansonsten haben wir heute nicht geredet über Möbelpreise und Wartezeiten bei der Lieferung. Es gab keine Filmtipps, auch nicht von Netflix. Vor allen Dingen nicht Madame Web und Union, die ich beide angeguckt habe. Wir haben nicht unser lustiges Spiel Sehenswürdigkeiten nach dem Alphabet in Berlin gespielt. Und wir haben auch nicht über Musik im Haus, im Mehrfamilienhaus, speziell Klavier gesprochen. Noch irgendwas. Und wir haben auch nicht darüber gesprochen, wie man mit PayPal ganz normal ICE-Kartenzahlungen machen kann. Aha. Einfach nur mit PayPal. Ja. Aber vielleicht reden wir in einer der nächsten Folgen darüber. Vielleicht. Ganz bestimmt. Mal gucken. Haben wir noch ein Zitat des Tages? Alles muss raus. Alles muss raus ist kein Zitat. Doch. Na gut, ich habe auch noch eins. Umgib dich nicht mit toxischen Menschen. Ui, das... Was guckst du jetzt so komisch daran? Okay, ich muss ein bisschen Chat hier drin. Nein, und zwar ist es ein Zitat vom ältesten Mensch der Welt, der gerade gestorben ist. Ja. Der heißt? Ist eine Spanierin. Maria also ganz ehrlich, dieser Morera. Spruch, das, die kann den nicht für sich das war ihr Lebensmotto. Annektieren, den Spruch. Ja, aber das ist ja wie jetzt, würdest du sagen, Zitat des Tages ist, nicht bei Rot über die Ampel gehen. Ja, das ist ja vom zweitältesten Menschen der Welt, ach, nee. Der sich immer schon dran gehalten hat. Nee, also ich glaube, wir... Gut, komm, lass uns Schluss machen, ja. Es wird nicht besser jetzt. Eben, aber ja, liegt nachher, ja nicht an mir. Nachher zanken wir uns wieder und dann hören alle Leute unser Streitgespräch. Nicht schon wieder. Und dann schalten sie wieder ein. Meine lieben Freunde da draußen, ja, in ungenannter Zahl, wir bedanken uns ganz recht herzlich für eure Geduld mit uns. Hoffen sehr, dass ihr in 2 Wochen wieder bei uns seid. Ja. Und ich für meinen Teil schließe wie immer, indem ich euch noch eine schöne Restwoche wünsche. Und ich sage einfach nur, bis in 2 Wochen. Tschüss, bis in 2 Wochen. Und hier sind die Outtakes. Seid ihr soweit? Frage-Antwort-Dingens. Ui, interaktiv. Nein, nicht so. Ich würde schon eure Meinung wissen wollen dazu. Ja. Nur fliegen war schöner. Über den Wolken. Nur auf die Nase fliegen war schöner. Am Ende heißt es, nur fliegen sind schöner. Bin im Viel und hab ab 4:30 eigentlich Zeit. Haben Sie verschrieben da? Bin im Büro, sollte das mit Sicherheit heißen. Ja, und richtig. Viel ist doch eine Alternative für Büro bei der Autokorrektur. Ja. Es sind schon Leute für weniger eingesperrt worden, für sehr lange Zeit. Es tut mir leid, ich sehe das manchmal nicht, weil ich wische rüber und da steht Büro und der macht viel draus. Das ist, kennst du das nicht, dass der das Nein. manchmal korrigiert? Nein, ich wische nicht. Ich kenne das auch Bett. Da würde ich doch sagen, fangen wir an, oder? Folge 146. Wunderbar alles aussehen. Ich sage, nein, bei den Preisen kommt man wohl kaum immer direkt auf 0,0. Zum einen, zum anderen müssten da... Oh, hört ihr mich noch? Jetzt, wo es so spannend war. Kann mich irgendjemand hören? Aber der Marc ist gleich wieder da. Da müssen wir wieder professionell tricksen. Eieiei. Ob er schon gemerkt hat, dass er nicht mehr dabei ist? Dann machen wir einfach alleine weiter. Die Seite antwortet nicht. Der denkt sich gerade, oh, die hören immer aufmerksam zu, die beiden. Und die quatschen mal nicht dazwischen. Genau, und die bewegen sich ja gar nicht. Ich habe gerade den Spannungsbogen erreicht. Wenn ich aus dem Labyrinth nicht rauskomme, werfe ich Fabian Pulver in die Luft und höre die Ärzte. Und was ich euch nicht empfehlen kann, ist, in der heutigen Zeit ein Koffer zu sein. Das passt nicht zusammen, sorry. Nee. Einwandfrei. Gut, dann kurz die Story, Flughafen-Story, Security. Ah, für die Outtakes. Diesmal jetzt, ja. Ich wollte beim Gang in die Security Palma de Mallorca fiel mir ein, dass ich noch eine Dose im Gepäck habe und dass da das geschnittene Obst drin ist. Und da dachte ich doch prompt, warte mal, wenn da das geschnittene Obst drin ist, ist da nicht dann auch das Messer drin? Hol die Dose raus, Messer in der Dose. Denk mir, shit, was machst du denn jetzt? Kannst du nicht einfach am Flughafen Messer aus der Dose holen und in den Mülleimer werfen? Ja, Leute. Ja, bin also mit meiner Dose zu einer Security-Frau gegangen und hab dann, war ja in Spanien, hab dann versucht, das möglichst unkompliziert zu präsentieren. Hab also die Dose mit dem Messer aufgemacht und ihr gezeigt. Die sieht das Messer. Miep, miep, miep. Kriegt große Augen. Guckt links, guckt rechts. Ich sage, was soll ich damit machen? Wir gehen mal zum Kollegen. Sind zum Kollegen gegangen. Der nimmt das Messer raus. Der hat überhaupt keinen Schiss davor. Hält es sich auf die Hand. Sagt, nee, ist okay. So, dann habe ich dem Frieden aber nicht getraut, bin aber in den Security-Bereich reingegangen, ne, und dachte am Fließband, fragst du nochmal sicherheitshalber nach, ne, an diesem Scanner, bevor du es rauflegst und dann gleich Panik entsteht. Zeige das einer weiteren Security-Beamten und wieder Präsentation, ne, Dose aufklappen, damit die Pfirsiche als erstes ins Gesicht und dann erst das Messer, damit so ein bisschen das leichter präsentiert ist. Sie guckt und sagt, nö, ist alles in Ordnung, ist kein Problem, kann man rein, kann ich reinlegen. Ja. Leg's auf Band. Das Ding fährt durch den Scanner durch. Und auf einmal geht das Band wieder rückwärts. Messerhacke. Und dann merke ich so vor rückwärts, ne? Und ging nicht weiter. Und dann haben die vom anderen Ende, die an den Monitoren sitzen, nur per Telefon dann den am Scanner angerufen, haben gesagt, hier, da ist irgendwas. Und ich wusste ja, was es ist. Ne? Er riet dann, was ist denn gemeint, welches Gepäckstück? Da habe ich die Dose genommen, habe ihm in die Hand gedrückt, habe zum dritten Mal das Messer gefahrenlos präsentiert. Und der hat dann gleich gesagt, no, it's impossible. Also das Messer durfte ich dann letztlich doch nicht mitnehmen. Oh. Ja, also Messer durch die Security-Kontrolle. Funktioniert nicht. Ja, schon Feuerzeuge kriegst du ja nicht immer durch. Ja, ich war, für mich war klar, Messer weg, ich wollte es wegwerfen, entsorgen, aber dann auf einmal wirst du so reingezogen wie, ach, ist doch gar kein Problem, dann freundest du dich mit dem Gedanken an, oh, das Messer gehört dir wieder, ja. Und dann auf einmal wird es dir wieder weggenommen und dann ist man schon traurig. Das haben die extra so gemacht. Die wollten nicht richtig unten halten. Richtig psychologische Kriegführung, die Schweine. Genau, also die wollen damit fertig machen. Auf meiner Bucketlist mit dem Messer in den Flughafen. Check. Nee, ganz ehrlich, warum du noch fliegst bei den Erlebnissen? Also ja, ich weiß auch nicht. Ist ja furchtbar. Meine Herren, ich würde gerne noch stundenlang mit euch hier weiter konferieren, aber mein Rechner scheint ja wirklich kurz vorm Kollaps zu sein. Na, ich hoffe, ich kriege 2 Aufnahmen von dir. Die wirst du definitiv kriegen, das kann ich dir versprechen. Ich stoppe jetzt meine Aufnahme und dann geht das los. Gut. Ich stoppe meine Aufnahme auch. Ich auch. So. Stopp.